Sie hören? Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit. Von Michael Kempe. Gelesen von Frank Arnold. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Warum gibt es überhaupt eine Welt? Und weshalb diese? Nicht schlecht für den Anfang. Diese Frage katapultiert uns mitten hinein ins Gedankenlabyrinth von Gottfried Wilhelm Leibniz. Unter der unendlichen Zahl von möglichen Welten gibt es eine beste, so lautet Leibniz' Antwort, sonst würde Gott sich nicht entschlossen haben, überhaupt eine Welt zu erschaffen. Und wenn es eine bessere als diese gäbe, dann hätte Gott sie erschaffen. Ehe wir uns versehen, finden wir uns mit diesen Worten in einer Welt zwingender Vernunftschlüsse und rigoroser Rationalität wieder, die nicht nur den Menschen, sondern auch Gott, den ehernen Gesetzen notwendiger Wahrheiten zu unterwerfen scheint. So über die Welt zu reden, ist uns heute fremd geworden. Zum einen, weil spätestens mit der kantischen Vernunftkritik solche Aussagen als unzulässige Grenzüberschreitung der menschlichen Ratio erachtet werden. Zum anderen aber auch, weil schon lange niemand mehr in der Lage ist, sämtliche Wissenschaften zu überschauen und gleichzeitig in vielen Bereichen davon Exzellentes zu leisten. Umso faszinierter blicken wir zurück auf eine Zeit, als so etwas noch möglich schien, und auf Personen, die solches zu versuchen wagten. Einer von ihnen war Leibniz, als universales Genie, wie viele meinen, vielleicht einer der letzten seiner Art, auf jeden Fall Vertreter einer verlorenen Zeit, der im Barock beginnenden europäischen Frühaufklärung. Eine Zeit also, die für Vernunftoptimismus und Fortschrittsglaube steht, für die Zuversicht, die Menschheit werde auf der Basis einer rationalen Religion und vorangetrieben durch die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik in eine lichte Zukunft schreiten. Heute scheinen ein kritischer Blick auf Fortschritt und Wachstum, die Säkularisierung und die starke Ausdifferenzierung der Wissenschaften es unmöglich zu machen, an die Gedanken- und Ideenwelt des barocken Universalgelehrten anzuknüpfen. Warum also eine Welt? Und dann noch ausgerechnet diese. Leibniz' Antwort ist heute vor allem durch Voltaires Erzählung Candide von 1759 bekannt und von ihr nahezu vollständig überblendet. Von der besten aller möglichen Welten zu reden, scheint daher nur möglich, wenn man diese Aussage kritisiert und verwirft, ja ins Lächerliche zieht und verspottet. Ob Voltaires Kritik an Leibniz so überhaupt zutrifft, ist heute umstritten. Um Leibniz' Welt zu verstehen, seine Sicht der Dinge und die Zeit, die jene Weltsicht hervorgebracht hat, zu begreifen, ist es erforderlich, hinter diese Kritik zurückzugehen. Leibniz im Alltag zu begegnen, ihn im täglichen Vollzug seines Denkens und Schaffens zu beobachten, verspricht nicht nur eine spannende Reise in eine faszinierende Zeit. Es ermöglicht auch ein vertieftes Verständnis seiner Philosophie, Mathematik und universalwissenschaftlichen Unternehmungen. Auf einmal erscheint Leibniz gar nicht mehr so fremd, denn viele mag er seltsam vertraut wirken, denn mit so manchen seiner Fragen und Probleme schlagen sich auch die Menschen heutiger Zeit tagtäglich herum. Allonge-Perücke und Gehrock erscheinen dann nicht mehr als Ausdruck für Wesenszüge einer unerreichbaren Figur aus einer vergangenen Epoche. Stattdessen entpuppen sie sich als bloß äußerliche Hülle. Lässt man sie beiseite, tritt eine Person zutage, die Ähnlichkeit hat mit dem dauerkommunizierenden, zugleich in sich selbst zurückgezogenen, isolierten Ich der Gegenwart. Unglück und Leid, Menschen, die einander quälen, und dann noch entsetzliche Naturkatastrophen wie das verheerende Lissabonner Erdbeben 1755, Voltaire lässt Candide, bestürzt, blutend und zitternd zu sich selbst sagen, wenn dies die beste aller möglichen Welten ist, wie müssen dann erst die anderen sein? Leibniz betrachtet das Problem von einer anderen Seite. Das, was ist, können wir rückwirkend nicht mehr ändern. Wohl aber können wir versuchen, das Bestehende zu verbessern. Leibniz sieht die Welt von ihren Möglichkeiten her. Nicht alles, was möglich ist, muss und kann jemals Wirklichkeit werden. Aber zumindest einiges davon lässt sich realisieren. Vielleicht mehr, als es zuweilen den Anschein hat. Würde alles in der Welt mit Notwendigkeit geschehen, könnte der Mensch für sein Handeln nicht verantwortlich gemacht werden. Es gäbe keine Moral und auch keine Freiheit. Frei ist nicht nur Gott gewesen, zwischen verschiedenen möglichen Welten auszuwählen. Auch und vor allem dem Menschen steht es frei, die Welt zu verändern, sie mitzugestalten. Lange Zeit ist dieser Gedankengang lediglich als abstrakte Reflexion streng rationalistischer Prägung gedeutet worden. Leibniz ist jedoch keineswegs, wie oft behauptet, ein spröder Rationalist gewesen, der seinen Kopf stets in den Wolken trug und die Erfahrung verachtete. Vielmehr stand er mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität, in seinem Fall der Realität des barocken Fürstenstaates. Dabei suchte er nicht bloß die Unterstützung der Mächtigen für seine ehrgeizigen Weltverbesserungspläne, sondern zugleich die Unabhängigkeit von ihnen, um ein freier Wissenschaftler bleiben zu können. Freiheit lässt sich bei Leibniz konkret verorten. Nicht nur versunken am Schreibtisch, auch auf Reisen zwischen den Fürstenhöfen, denen er dient, öffnet sich ihm ein willkommener Freiraum. Seine Dienstreisen nach Braunschweig und Wolfenbüttel beispielsweise nutzt er eine Zeit lang gerne für Abstecher nach Ermsleben, einem kleinen Ort südlich von Halberstadt, um dort ein paar Tage Pfarrer Jakob Friedrich Reimann zu besuchen. Leibniz genießt die ungezwungenen Stunden. Er speist am Familientisch, begnügt sich mit Hausmannskost und ergeht sich in langen, gelehrten Gesprächen im Arbeitszimmer Reimanns. Leibniz, so schreibt Reimann zurückblickend, hat zuweilen bis 12 und 1 Uhr in der Nacht bei mir gesessen und immer weggeredet. Bis tief in die Nacht hinein über Gott und die Welt plaudern, als ob es keinen Morgen gäbe. Dass jeder Tag sich einmal dem Ende zuneigt, bevor ein neuer beginnt, daran kann auch ein Leibniz nichts ändern. Ihn im Alltag zu begleiten, ihn an 7 Tagen in unterschiedlichen Lebensphasen und an verschiedenen Orten zu beobachten, eröffnet die Chance, sein Denken und Handeln besser zu verstehen. Den Zusammenhang zwischen Welterfahrung und Weltsicht schärfer zu erkennen. An jedem dieser Tage können wir Leibniz aus einer veränderten Perspektive betrachten, so wie auch seine Philosophie es fordert, beständig den Standpunkt zu wechseln und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Freilich, die hier ausgewählten Tage können nur jeweils kleine Ausschnitte bieten. Einiges kann nur für Momente aufblitzen. Doch zeigt sich dabei, wie es Leibniz immer wieder gelingt, weit voneinander liegende Wissensfelder miteinander zu verbinden. Dabei muss sein Diktum, alles hänge mit allem zusammen, zuweilen als Ausrede herhalten, um die Weitläufigkeit seiner Studien, die oft verhindert, dass er etwas abschließen kann, zu entschuldigen. Ein Universalgelehrter kann es sich einfach nicht erlauben, irgendeinen Wissensbereich zu vernachlässigen. Die Welt verbessert man nicht nur im Großen, sondern auch in den kleinen Dingen. Zum Beispiel, indem man einen Nagel so einritzt, dass er sich beim Versuch, ihn wieder aus der Wand oder einem Brett herauszuziehen, im Holz verkeilt. Eine Art Dübel also, den Leibniz mal so nebenbei erfindet und der heute unsere Welt im Kleinen buchstäblich zusammenhält. Wie konkret kann oder darf eine Philosophie überhaupt werden? Ohne Kaffee und Schokolade jedenfalls hätte Leibniz, wie wir noch sehen werden, die Welt wohl kaum als bestmögliche betrachtet. Jedenfalls sind es gerade die konkreten Beispiele, die Leibniz' Ansichten anschaulich machen. So habe sich Gott beispielsweise entschieden, Löwen zu erschaffen, obwohl sie gefährlich für den Menschen seien, denn ohne Löwen wäre die Welt weniger perfekt gewesen. Vielfalt oder Diversität ist bereits vor Leibniz ein Aspekt gewesen, bei dem die ansonsten eher trocken und sperrig argumentierenden Theologen der spanischen Spätscholastik im 17. Jahrhundert erstaunlich gegenständlich werden konnten. Eine Welt etwa, die nur aus Fliegen besteht, so der spanische Jesuit Antonio Pérez, komme auf keinen Fall in Betracht, selbst wenn Gott nicht zur Schaffung des Weltoptimums genötigt gewesen wäre. Apropos Fliege. Sie spielt in Leibniz' Philosophie zwar keine große, wohl aber eine kleine Rolle. Sie taucht deshalb auch im vorliegenden Buch gelegentlich auf. Anfänglich fiktiv, surrt sie wieder davon, um dann und wann plötzlich erneut und nun als Gegenstand von Leibniz' Denken zu erscheinen wie eine Art metaphysisches Alter Ego zu Leibniz. Hartnäckige Unbekümmertheit hat Leibniz mit Fliegen gemeinsam. Auch er lässt sich nicht abwimmeln, stört penetrant die Ruhe mächtiger Fürsten, um sie für seine Fortschrittspläne zu gewinnen. Umgekehrt lässt sich Leibniz durch die kleinen, summenden Nervensägen nie lange vom Schreiben abhalten. Ohnehin ist es kaum begreiflich, dass jemand, dem jede Ablenkung willkommen ist, der jede Anregung sofort aufnimmt, nichts verschiebt, sondern alles auf einmal machen will, zugleich in der Lage ist, sich überall und in jeder Situation auf das Lesen und Schreiben zu konzentrieren. Kein Lärm, kein Gestank, kein Schlagloch auf einer Kutschfahrt, kein Kummer hält ihn davon ab, ein Stück Papier nach dem anderen mit Buchstaben, Zahlen und Zeichnungen zu füllen. Graphomanie in Gelassenheit. Leibniz scheint morgens schreibend aufzustehen und abends schreibend ins Bett zu gehen. Und so ganz nebenbei türmt sich ein Papierberg neben dem anderen auf. Türme gewaltigen Ausmaßes, Blätter verschiedenster Größen und winzige Papierfetzen. Hinterlassen hat Leibniz ein Papiergebirge aus etwa 100.000 Blatt mit Konzepten, Notizen und Briefen. Der größte Teil ist heute in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek, Niedersächsische Landesbibliothek in Hannover, aufbewahrt. Mit etwa 1.300 Personen hat Leibniz korrespondiert. Die Briefe von und an Leibniz zählen seit 2007 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Und die von zwei Akademien getragene, historisch-kritische Leibniz-Edition wird wohl noch Jahrzehnte brauchen, um all das Material zu veröffentlichen. Kein Fliegengewicht also unter den Geistesgrößen der Weltgeschichte. Trifft man Leibniz auf seinen Reisen, am Schreibtisch inmitten seiner Manuskripte, beim Briefverkehr mit Gelehrten aus ganz Europa oder im Gespräch mit Fürstinnen und Fürsten, so wird zugleich deutlich, dass seine Grundhaltung stets optimistisch ist. Doch dieser Optimismus hat eine ganz bestimmte Ausprägung, die ihn deutlich von der schwärmerischen Fortschrittseuphorie des späten 18. Jahrhunderts unterscheidet. Mitunter kommt hinter diesem Optimismus auch eine gewisse Schwermut zum Vorschein. Oft habe er, schreibt Leibniz einmal, mit Kummer an all die Übel gedacht, denen wir Menschen unterworfen sind. Die Kürze des Lebens, die Eitelkeit, die Krankheiten, schließlich der Tod, der unsere Leistungen, unsere Mühen zu vernichten drohe. Diese Meditationen stimmen mich melancholisch. Die Hoffnung, es werde in der Welt bergauf gehen, scheint somit ein Stück weit der Sorge zu entspringen, dass dies, wenn es schlecht läuft, vielleicht auch nicht geschehen könnte. Ohne eigene Anstrengung jedenfalls geht es nicht. Leibniz' Welt ist nur deshalb die bestmögliche, weil in ihr zugleich die Möglichkeit des Menschen, das Beste anzustreben, mitgedacht ist. Die beste Welt immer von Neuem zu realisieren, wird zur beständigen Aufgabe, zum Tagesgeschäft einer Welt im Modus des permanenten Aufbruchs. Wie ein kleiner Gott steht jeder Mensch jeden Tag vor der Herausforderung, zwischen vielen Möglichkeiten diejenige auszuwählen, die wirklich werden soll. Alle möglichen Welten, so Leibniz, streben danach, wirklich zu werden. Doch nur eine kann tatsächlich existieren, während alle anderen im Raum des bloß Möglichen verbleiben müssen. Für Leibniz, der seine Gedanken vor allem durch Tinte und Feder Realität werden lässt, bedeutet dies, Tag für Tag zu entscheiden, was er zu Papier bringt und dann beim Schreiben weiterentwickelt. In dem Moment, bevor seine Feder die weiße Leere der Schreibfläche berührt, liegen alle Möglichkeiten gleichermaßen in der Schwebe. Doch im Augenblick des Berührens tritt eine davon in die Welt. Paris, 29. Oktober 1675. Fortschrittsoptimismus und rastloses Unterwegssein. Die Fliege. Von der Zimmerdecke zieht sie surrend ihre Bahnen durch die Wohnung. Dabei wechselt die Stubenfliege immer wieder ruckartig die Flugrichtung. Ihre Bewegungen sind längst nicht mehr so schnell, die Tage sind kürzer geworden und die Fliege sinkt träge auf die Fensterbank. Die Kühle lässt sie erstarren. Doch als der Ofen zu wärmen beginnt, schwirrt sie erneut durch die von Fackelschein und Kerzen erleuchtete kleine Stube. Am Fenster gibt es eine weitere Wärmequelle. Auf dem Tisch daneben befinden sich Essensreste. Eine Tasse mit Kaffee und Zucker. Die süße Nahrung lockt die Fliege. Sie fliegt zum Tisch. Dort beginnt die dunkle Wärmequelle sich zu bewegen. Eine zum Schlag erhobene Hand wirft einen Schatten. Blitzschnell entwischt das Insekt. Während die Person mit der Hand nur etwa 20 Einzelbilder pro Sekunde verarbeitet, nimmt die Fliege in derselben Zeit ungefähr 200 Bilder wahr. Die Hand bewegt sich für sie ungeheuer langsam, wie in Zeitlupe. Längst schon ist das störende Insekt in Richtung Ofen davongeflogen. Von dort aus beobachtet der Winzling den großen, warmen, auf einem Stuhl scheinbar ewig verharrenden Schatten, um von Zeit zu Zeit erneut in die Nähe des begehrten Zuckers zu fliegen. Kaffee, ein wenig Wein und reichlich Zucker. Tiefgebeugt sitzt am Tisch eine unablässig lesende und schreibende Gestalt, gelegentlich mit der Hand eine lästige Fliege vertreibend, die wie sie den Zucker liebt. So können wir uns Gottfried Wilhelm Leibniz vorstellen, wie er vermutlich seit dem späten Vormittag pausenlos an diesem Platz sitzt und arbeitet. Sich das Geschehen aus dem Blickwinkel einer Fliege vorzustellen, fällt ihm jedenfalls nicht schwer. Besteht doch die ganze Welt, seiner Auffassung nach, aus einer Vielzahl perspektivischer Wahrnehmungen unterschiedlicher Akteure. Längst ist der in Paris in diesem Jahr besonders trockene Spätsommer vorbei, allmählich wird es kühler. Ohne beheizten Ofen hält man es kaum aus, den Tag vorwiegend sitzend zu verbringen. Dabei ist dies die bevorzugte Lebensart des aus Sachsen stammenden Gelehrten. Leibniz ist 29 Jahre alt, mittelgroß, etwas hager und trägt bräunliches Haar. Sich selbst beschreibt er als einigermaßen ausgeglichen, weder zu Impulsivität noch Melancholie neigend, ebenso schnell denkend wie lebhaft empfindend. Vor allem aber fürchtet er, anhaltendes Studieren im Sitzen und zu wenig Bewegung könnten ihm eines Tages einen frühen Tod bescheren. Tagsüber trinkt er stark gezuckerten Kaffee, abends nur ein wenig Wein, den er zur Freude der Fliegen ebenfalls gerne etwas nachsüßt. In Frankreich, wo der gregorianische Kalender gilt, ist heute Dienstag, der 29. Oktober 1675. Leibniz wohnt im Faubourg Saint-Germain, in der etwa 220 Meter langen, schnurgeraden Rue Garancière, die damals noch außerhalb des Stadtzentrums lag. An diesem trüben Dienstag, Ende Oktober, bringt Leibniz in Paris zum ersten Mal ein Zeichen zu Papier, das die Mathematik grundlegend verändern wird. Was heute zum Schulstoff in der höheren Mathematik zählt und ihm an jenem Tag aus der Feder fließt, ist ein einfaches Symbol, das auf vortreffliche Weise das Wissen der besten Mathematiker des 17. Jahrhunderts in sich bündelt und von seinem Erfinder zu einem Schlüsselsymbol einer neuen mathematischen Methode weiterentwickelt wird. Gemeint ist das S, ein überlanges S, heute bekannt als Integralzeichen, mit dessen Hilfe sich Kurvenverläufe, wie auch Flächen unter einem Kurvenbogen, mit ein und demselben Rechenkalkül elegant berechnen und prägnant darstellen lassen. Der 29. Oktober markiert einen Höhepunkt in Leibniz' jahrelanger Arbeit zur Infinitesimalmathematik. Er kreiert, wie sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate herausstellen wird, mit dem S ein Zeichen, das entscheidend zur Entwicklung einer Rechenmethode mit unendlich kleinen Größen im Rahmen eines leicht handhabbaren Formelapparats beiträgt. Doch der Reihe nach. Am Abend vor jenem Dienstag ist Leibniz wahrscheinlich wieder spät zu Bett gegangen. Wie so oft. Sitzt lang zur Nacht und steht später auf, weiß er über sich zu berichten. Unermüdliches Arbeiten bis tief in die Nacht hinein, während andere schon schlafen, ist er gewohnt. Seit etwa einem Jahr bereits lebt der eifrige Spätarbeiter hier in der engen und dunklen Straße, unweit des Jardin du Luxembourg. Was aber hat Leibniz nach Paris verschlagen? Der Weg aus dem fernen Sachsen hierher hätte abenteuerlicher nicht sein können. 1646 in Leipzig, in einem Akademikerhaushalt geboren, seine Mutter war die Tochter eines bekannten Anwalts, sein Vater Notar und Universitätsprofessor, wuchs er in einer Zeit des politischen und geistigen Umbruchs auf. Große Teile Mitteleuropas lagen in Schutt und Asche. Der verheerende Krieg war vorbei. Geblieben aber waren ein zerstrittenes Europa und ein tief gespaltenes Christentum mit kaum versöhnlichen Konfessionen. Ebenso drohte die Einheit von Glaube und Vernunft durch die neuen, aufstrebenden Wissenschaften des Rationalismus und Empirismus zu zerbrechen. Mit 8 Jahren brachte sich der junge, helle Kopf in der häuslichen Bibliothek, sein Vater war 2 Jahre zuvor gestorben, autodidaktisch Griechisch, Latein und Hebräisch bei, verschlang ein Buch nach dem anderen, lernte sie sogar teilweise auswendig. Zunächst schien der hochbegabte Junge in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er studierte in seiner Heimatstadt und später in Altdorf bei Nürnberg Philosophie und Rechtswissenschaften. Doch die ihm nach der Promotion und Habilitation angebotene Professur schlug er aus und ging stattdessen, unablässig neues Wissen suchend und in sich aufsaugend, auf Reisen. Etwas planlos, aber mit einem Interesse für alles und jeden, zunächst in Richtung Holland, um in Frankfurt und dann 1668 in Mainz hängen zu bleiben. Dort gelang es ihm, in den Dienst des Kurfürsten und Erzbischofs Johann Philipp von Schönborn zu treten und an einem größeren Projekt zur Rechtsreform teilzunehmen. Schon in Mainz zeigte sich seine typische Arbeitsweise des Hin- und Herspringens zwischen verschiedensten politischen, religiösen und wissenschaftlichen Fragen. Als Kind des Dreißigjährigen Kriegs und seiner Folgen suchte er nach Wegen, das politisch verkrachte Europa zu versöhnen, die Christenheit wieder zu vereinen und einen umfassenden Fortschritt in allen Bereichen menschlicher Gesellschaft und Zivilisation zu fördern. Weltweite Ausbreitung eines christlichen Glaubens auf Vernunftbasis, Förderung des allgemeinen Wohlstands, Verbesserung des Lebens durch Wissenschaft und Technik. Ein Leben lang wird sich Leibniz diesen Idealen verpflichtet fühlen. Doch wie das alles schaffen? Leibniz braucht ein universales Wissenschaftskonzept und viele Verbündete, gleichgesinnte Gelehrte und vor allem mächtige Unterstützer. Und das am besten in einer der Metropolen Europas. Leibniz zögert daher nicht, als sich ihm im Frühjahr 1672 die Gelegenheit bietet, in diplomatischer Mission nach Paris zu fahren, wo er daran mitwirken soll, die französische Regierung von einem Krieg gegen Holland und Deutschland abzuhalten. Er entwickelt einen Plan zur Besetzung Ägyptens durch eine Militäroperation Ludwigs des 14., nicht nur um den machthungrigen König von einer Offensive im Osten fernzuhalten, sondern um Frankreich strategisch in die Lage zu versetzen, zu den Reichtümern in Indien und Südostasien vorzudringen. Leibniz schlägt dafür sogar den Bau eines Kanals zwischen Mittelmeer und Rotem Meer vor. Doch der ägyptische Plan, der die Idee des Suezkanals vorwegnimmt, aber nie das Ohr des französischen Monarchen erreicht, erledigt sich von selbst, als kurz darauf Frankreich die Niederlande angreift. Macht nichts, denkt sich Leibniz. Hauptsache Paris. Neben London das Zentrum von Wissenschaft und Kultur in Europa. In Frankreichs Hauptstadt leben fast 500.000 Menschen. Leibniz findet sich inmitten einer modernen Metropole wieder. Auf den Straßen und Alleen sind zahllose Kutschen und Karossen unterwegs. Selbst nach Anbruch der Dunkelheit reißt der Verkehr nicht ab. Die Straßen sind beleuchtet von Öllampen, die jeden Abend neu entzündet werden. Die weltweit erste flächendeckende Beleuchtung in einer Großstadt. Leibniz ist elektrisiert, taucht begeistert in den Strudel urbaner Modernität ein. Voller Tatendrang sucht er die Nähe zur gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Elite, vor allem zur Académie des Sciences, wo die führenden Köpfe der Wissenschaft forschen und arbeiten. Er knüpft Kontakte zu mehreren Akademiemitgliedern, trifft sich unter anderem mit dem königlichen Bibliothekar Pierre de Carcavi, mit Giovanni Domenico Cassini, der am Pariser Observatorium arbeitet, und wird auch zu Gesprächsrunden im Haus des bekannten Theologen und Philosophen Antoine Arnauld eingeladen. Hier gelingt ihm sogar der Kontakt zum mächtigen Finanz- und Wirtschaftsminister Jean-Baptiste Colbert. Zu dieser Zeit ist in Paris gerade die Philosophie des René Descartes in aller Munde. Die Anhänger Descartes teilen die Welt in einen strengen Dualismus von Geist und Materie ein. Sie interpretieren Tiere als künstliche Automaten. Trotz ihrer Komplexität würden sich tierische Lebewesen, so behaupten sie, nicht grundsätzlich von einem Uhrwerk oder einer Wasserpumpe unterscheiden. Überhaupt begeistert sich das kulturelle und wissenschaftliche Paris für Automaten und Maschinen. Deren Präsenz nimmt im Alltag zu, ob als Spielzeugautomaten in aristokratischen Kinderzimmern, als Belagerungsmaschinen bei der Armee, als Spieluhren mit beweglichen Figuren bei Hofe oder als hydraulische Orgeln in der Kirche. Feinmechaniker tüfteln an lauffähigen Robotern. Auf der Bühne werden Stücke mit beweglichen Maschinen aufgeführt. In derselben Straße wie Leibniz wohnt Alexandre de Rieux, Marquis de Sourdiac, ein einflussreicher Gesellschafter und begeisterter Anhänger des Maschinentheaters. Auch Leibniz, der in Paris den Descartes-Nachlass untersuchen wird, ist fasziniert von dieser Automatenwelt, versteht aber, anders als die Cartesianer, die Natur und das Leben nicht als kompliziertes Maschinenwerk. Bewusstsein und Geist hält er keineswegs für exklusive Eigenschaften des Menschen. Überall in der Natur seien sie vorhanden, wenn auch in unterschiedlichen Graden. Das meint Leibniz, wenn er sagt, die ganze Welt sei durch und durch beseelt. Selbst so winzige Wesen wie Flöhe oder Fliegen stellten keine dumpfen Automaten dar, sondern besäßen Wahrnehmung und Bewusstsein, wenn auch in sehr einfacher, rudimentärer Form. Moderne Neurobiologen geben Leibniz recht. Experimente mit eingepflanzten Elektroden zeigen, dass Stubenfliegen über elementare kognitive Fähigkeiten und eine primitive Form der Aufmerksamkeit verfügen. Fliegen sind zwar auch für Leibniz lästige Wesen, doch betrachtet er die Konkurrenten um seinen geliebten Zucker, anders als die kartesianischen Philosophen, nicht als bloße fliegende Maschinen. Träume der Großstadt. Sein nächtlicher Schlaf ist ununterbrochen, schreibt Leibniz über sich selbst. Solche Schlafgewohnheiten sind im 17. Jahrhundert eher untypisch, legen doch viele Menschen eine oder mehrere Wachphasen in der Nacht ein. Die meisten Europäer schlafen nicht 8 Stunden am Stück, sondern in Etappen. Nach einer ersten Periode von 3 bis 4 Stunden folgt zumeist eine 2 bis 3 Stunden lange Schlafpause, bevor man sich für den zweiten Schlaf wieder bis zum Morgen aufs Ohr legt. Die Wachphase wird zum Beten, Lesen, für amoröse Entspannung oder zum Unterhalten genutzt. Manche verlassen sogar ihr Schlafzimmer, um Nachbarn zu besuchen. Leibniz hingegen verschläft solche Aktivitäten, genießt lieber die Bettruhe und träumt. Was er in dieser Nacht zum 29. Oktober 1675 genau geträumt hat, wissen wir nicht. Doch Träume spielen in seiner Weltanschauung eine wichtige Rolle. Sie dienen ihm als Beleg dafür, dass die mechanistische Naturauffassung der Kartesianer auch hier ins Leere greift. Denn nicht nur der wache Mensch verfüge über ein Bewusstsein. Vielmehr seien ebenso im schlafenden und träumenden Menschen unmerkliche Bewusstseinsaktivitäten vorhanden. Dass wir im Schlaf Träume für real halten, erörtert Leibniz in einem Brief an seinen Freund, den in Paris lebenden Gelehrten Simon Fouché, anhand einer Episode über den Traum eines morgenländischen Kalifen. Denn in Europa gibt es 1675 keinen besseren Ort für solche Traumgeschichten aus dem Kulturkreis des Halbmondes als die Hauptstadt Frankreichs. In diesem Jahr bringt der Orientalist Petit de la Croix die ebenfalls als verschachtelte Traumerzählung abgefasste Märchensammlung »Tausend und ein Tag« erstmals nach Europa und beginnt in Paris, sie ins Französische zu übersetzen. Die Pariser Jahre zählen zu den fruchtbarsten in Leibniz' Leben. Über Briefe und mit Hilfe seiner bereits bestehenden Kontakte baut er systematisch ein Netzwerk mit Gelehrten in ganz Europa aus. Die Stadt wird zur Erleuchtung für ihn. Er sprüht förmlich vor Ideen, arbeitet an unterschiedlichsten Projekten gleichzeitig und gerät phasenweise regelrecht in einen Fieberrausch des Forschens. Die Breite seiner universalwissenschaftlichen Interessen ist praktisch unbegrenzt. Der Radius seiner Aktivitäten umfasst, neben vielem anderen, Beispielsweise theologische Probleme wie den Streit zwischen Katholiken, Protestanten und Reformierten um die Abendmahlslehre, Eucharistie, ebenso philosophische Fragen zu Freiheit, Moral oder dem Aufbau der Welt. Hinzu kommt ein atemberaubend weites Panorama naturwissenschaftlicher und medizinischer Themengebiete, darunter etwa physikalische Experimente zu Stoßkraft, Elastizität oder Statik, Untersuchungen in Anatomie und Heilkunde, Versuche mit Wasseruhren, chemischen Substanzen oder Filteranlagen zur Entsalzung von Meerwasser. Selbst kuriose Dinge wie die mit den Füßen erstellte Schriftprobe einer Frau ohne Arme entfachen seine Neugier. Leibniz träumt von einer Anstellung in Paris, am liebsten bei der Académie des Sciences. Trotz eifriger Bemühungen ist ihm dies bis zum 29. Oktober 1675 noch immer nicht gelungen, obwohl er in kurzer Zeit fließend Französisch gelernt hat. Aber Frankreichs Hauptstadt mit ihren vielen brillanten Köpfen bleibt ein schwieriges Pflaster für einen ambitionierten jungen Intellektuellen. Paris ist ein Ort, an dem es schwerfällt, sich zu unterscheiden. Man findet die fähigsten Menschen unserer Zeit und alle Arten der Wissenschaften. Man muss viel arbeiten und braucht ein wenig Robustheit, um sich Reputation zu verschaffen. An beidem, Arbeitseifer und Hartnäckigkeit, fehlt es ihm keineswegs. Neben all seinen Forschungen bleibt ihm auch noch Zeit, um am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Bei Molières Bühnenstücken findet er ebenso Zerstreuung und Vergnügen wie im Théâtre du Marais. Zudem interessiert ihn die Salonkultur. Nicht sicher ist, ob er auch die legendäre Société de Samedi von Madeleine de Scudéry, mit der er später einen Briefwechsel führen wird, besucht hat. Leibniz ist kein Eigenbrötler, obwohl er nach eigenen Angaben Lektüre und einsames Nachdenken bevorzugt. Sich selbst beschreibt er zwar als wenig ansehnlich, mit meist blassem Gesicht und kalten Händen und Fingern, die im Vergleich zum übrigen hageren Körper viel zu lang seien. Trotzdem fühlt er sich in Gesellschaft wohl, ja, weiß sie mitunter, wie er glaubt, ziemlich angenehm zu unterhalten. Dabei findet er mehr Spaß bei scherzhaften und heiteren Gesprächen als bei Spiel- oder Zeitvertreiben, welche mit körperlicher Bewegung verbunden sind. Alles, bloß nicht sich bewegen. Das am Hof beliebte Blindekuhspiel dürfte ihm ebenso wenig zugesagt haben wie die barocken Gesellschaftstänze Courante, Gigue oder Sarabande. Und als trinkfester Höfling, das weiß Leibniz nur zu genau, würde er keine gute Figur machen. Deshalb mischt er bei längeren Festlichkeiten lieber viel Wasser in sein Weinglas. Am Ufer der Seine. Was Leibniz ins Schwärmen geraten lässt, sind nicht rauschende Hoffeste, sondern die Fortschritte von Wissenschaft und Technik, die in Paris mit Händen zu greifen sind. Erst im letzten Monat, im September 1675, konnte er bei einem Spaziergang an der Seine beobachten, wie ein Mann versuchte, mit Hilfe einer Flugmaschine auf dem Wasser gehend den Fluss zu überqueren. Für Leibniz hat dieses öffentliche Schauexperiment hohen Symbolwert. Es steht für das von den wissenschaftlichen Revolutionen des 17. Jahrhunderts genährte Versprechen, mit Hilfe von Forschung und Technologie bislang Unmögliches vollbringen zu können, nämlich halb hüpfend, halb fliegend einen Fluss zu überqueren. Zugleich schwingt hier auch ein religiöses Moment mit, nämlich die Verheißung, wie Jesus über das Wasser schreiten zu können. Die Flugaufführung lässt sich insofern lesen als Emblem für eine Zeit des Aufbruchs, in der Erfindungen, Maschinen und neue Konstruktionen die Aussicht eröffnen, die real gegebenen Beschränkungen hinter sich zu lassen und abzuheben in einen Raum ungeahnter Möglichkeiten. Von dieser Fortschrittseuphorie ist auch Leibniz erfasst. Die spektakuläre Flugaufführung an der Seine beflügelt seine Fantasie und lässt ihn von einer Akademie öffentlicher Darbietungen träumen, mit Zirkusveranstaltungen, Turnieren, Schwertkämpfen und Feuerwerken, mit Bühnenstücken, die anatomische Demonstrationen, Experimente mit Maschinen, Laterna Magica-Aufführungen, Marionettenstücke, Rossballette, Seeschlachten oder Konzerte mit sprechenden Trompeten zum Besten geben. Es soll Lotterien und Glücksspiele geben, Ballspiele, Galerien, Kunst- und Naturalienkabinette, einen Heilkräutergarten und ein Registrierungsbüro für Erfindungen. Anschauungsmaterial für seine Akademieträume hat Leibniz genug, denn in der Nähe seiner Wohnung in der Rue Garancière befindet sich der bunte Jahrmarkt von Saint-Germain. Wohlhabende Männer aus dem Umfeld des französischen Königs sollen zur Finanzierung dieser Forschungs-, Bildungs- und Vergnügungseinrichtung animiert werden. Es gelte, die Neugier und die Leidenschaften der Menschen zu wecken und sie nicht, wie es die Kirche will, als Laster zu bekämpfen, sondern diese Schwächen für Fortschritt und Wohlstand zu nutzen. Leibniz leugnet das Schlechte im Menschen nicht. Er will es nur positiv umwerten als Bedingung der Möglichkeit einer besser werdenden Welt. Leibniz' Optimismus, wie er für seine spätere Philosophie und die europäische Frühaufklärung charakteristisch werden wird, bricht sich hier bereits Bahn, während er im Spätsommer 1675 am Ufer der Seine sitzt und seinen Gedanken freien Lauf lässt. Die weiße und schwarze Magie von Papier und Tinte. Doch das liegt schon wieder einige Wochen zurück. Wann Leibniz heute, an jenem Dienstag Ende Oktober, sein Bett verlassen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Sehr früh dürfte es wohl nicht gewesen sein, zumal ihn in diesen Tagen eine Erkältung plagt, die ihn am Ausgehen hindert. Oft ist er zwar schon morgens wach, manchmal sogar gegen 6 Uhr, doch zumeist denkt er noch gar nicht daran aufzustehen. Lieber gibt Leibniz sich ausgiebig seinen Gedanken hin. Den Kopf hat er bereits voller Ideen. Die Einfälle kommen zu ihm wie Waldtiere, die im Morgengrauen auf der Lichtung erscheinen. Kaum bleibt Zeit, bei einem Einfall zu verweilen, so schnell folgt schon der nächste. »Mir kommen manchmal morgens«, so notiert er sich, »während ich noch eine Stunde im Bett liege, so viele Gedanken, dass ich den ganzen Vormittag, ja mitunter den ganzen Tag und länger benötige, um sie mir durch Aufschreiben klar werden zu lassen.« Zumeist sitzt Leibniz mit gekreuzten Beinen, also im Schneidersitz, im Bett und schreibt. Was zu Papier gebracht wird, sind keine fertigen Gedanken, vielmehr werden sie erst beim Aufschreiben gebildet. Während er formuliert, nehmen sie Gestalt an und gewinnen an Klarheit, worauf sich weitere Gedankenketten entfalten. Wie mit schwarzer Magie füllt Eisengallus-Tinte in einem fort Papier um Papier. Blätter und Bögen werden beidseitig bis an den Rand beschrieben. Je näher die Papierkante kommt, desto winziger werden die Buchstaben, die der seit Kindesbeinen kurzsichtige Leibniz mit dem Gesicht nahe am Beschreibstoff notiert. An jenem späten Oktobertag geht es vor allem um mathematische Untersuchungen, mit angeregt durch die Diskussionen seines Landsmannes Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, der sich seit August in Paris aufhält. Mit Tschirnhaus diskutiert Leibniz manchmal von morgens bis abends. Wie im Rausch fertigen sie gemeinsam Rechnungen und geometrische Figuren auf einem Stück Papier an. Einmal treffen sie sich am Morgen um 9 Uhr. Als es dunkel wird, glaubt Leibniz, ein Gewitter sei aufgezogen, um dann anhand der Uhrzeit festzustellen, dass es bereits Nacht geworden ist. Leibniz ist heute wohl allein, doch seine Schreibfeder steht ebenfalls den ganzen Tag kaum still. Unablässig fährt sie über das Papier. Hastig schreibt er alles auf, was ihm einfällt, zeichnet und rechnet fast pausenlos. Glaubt er, einen Fehler gemacht oder sich verrechnet zu haben, wird das Geschriebene durchgestrichen. Immer wieder setzt er neu an oder fügt Ergänzungen hinzu, die er am Rand notiert, häufig quer zur Schreiblinie oder in Form von Einschüben, die manchmal Sprechblasen ähneln. Französisch und Latein fließen ihm rasend schnell aus der Feder. Rechnungen werden durch Nebenrechnungen angereichert, Kurven und Flächen durch Tangenten ergänzt, Linien und Schnittpunkte mit Ziffern versehen. Ununterbrochen formt der Federkiel seine Gedanken. Abermals nutzt Leibniz jeden Millimeter des teuren und raren Papiers. Briefe, die er von Freunden und anderen Gelehrten erhalten hat, werden als Konzeptpapier wiederverwendet. Zu kostbar ist das Schreibmaterial, um es wegzuwerfen. Und heutige Leibniz-Kenner behaupten etwas spöttisch, dass der vielschreibende und papierbegierige Gelehrte nie einen Papierkorb besessen habe. Leibniz traut seinem Gedächtnis nicht, schreibt alles nieder, um es nicht zu vergessen, und hebt alles auf. Lieber wolle er, so wird er mehrfach sagen, zweimal dasselbe erfinden als einmal nichts. Beim Denken und Schreiben springt er nicht selten von einem Wissensgebiet zum nächsten. So finden sich oft auf ein und demselben Stück Papier neben und untereinander Aufzeichnungen unterschiedlichster Inhalte und Fachrichtungen. Beispielsweise eine mathematische Rechnung, daneben die Zeichnung zu einem physikalischen Experiment, darunter Exzerpte aus einer medizinischen Abhandlung, Konzeptzeilen für einen geplanten Brief und vielleicht auf der Blattrückseite noch philosophische Reflexionen zum Freiheitsproblem. Manchmal sind es inhaltliche Assoziationen, die Leibniz von einem Themenfeld zum nächsten leiten. Manchmal gibt es scheinbar keinen Bezug zwischen den verschiedenen Notizen. Oft ist Leibniz so tief im Schreibprozess versunken, dass er alles um sich herum ausblendet. Nur die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse melden sich gelegentlich. Während er einmal Exzerpte aus einer Abhandlung über mechanische Stoß- und Aufprallkräfte anfertigt, macht er sich Notizen zu einer Lebensmittelrechnung. 2 Würstchen, 2 Hühnchen, 4 Brote und 3 Mal Wein. Wer ohne Pause denkt und schreibt, darf dabei nicht vergessen zu trinken und zu essen. Dabei hat Leibniz nicht nur schreibend gedacht, sondern auch schneidend geordnet. Ist ein Papier ausreichend beschrieben, wird es oftmals mit der Schere zerlegt. Striche auf dem Papier zeigen die Linie, entlang deren geschnitten werden soll. Blätter werden zu Zetteln verarbeitet, viele von ihnen nicht größer als schmale Streifen. Auf diese Weise versucht Leibniz, die unterschiedlichen Gedanken thematisch voneinander zu trennen, um die Streifen und Papierstücke anschließend nach Sachgebieten systematisch zu ordnen. Meist jedoch kommt er gar nicht dazu. Zu rasch folgen neue Gedanken und neue Aufzeichnungen. Zettel um Zettel, Schnipsel um Schnipsel häufen sich zu einem immer größer werdenden Papierberg. Die Zeit in Paris ist erst der Anfang. Später wird diese Flut an befüllten Beschreibstoffen so sehr anschwellen, dass Leibniz in ihr zuweilen unterzugehen droht. Im buchstäblichen Sinne beginnt er, sich zu verzetteln, und bezeichnet seine Zettelwirtschaft selbst freimütig als ein Großchaos. Schreib-, Schneide- und Schnipseltechnik bringen schließlich bis zu seinem Tod mit abertausenden Papieren und Papierstückchen einen der größten gelehrten Nachlässe der Weltgeschichte hervor. Was Leibniz einer ratlosen Nachwelt hinterlassen hat, so wurde es einmal treffend formuliert, ist ein Heuschober voller Annalen, Gutachten, Aide-Mémoire, Kataloge, Miszellaneen. Ein Wirrwarr von Abstrakts und Abstrakts von Abstrakts und Abstrakts von Abstrakts von Abstrakts. Leibniz was a Rolling Stone. An diesem Vormittag dürfte es mal wieder laut gewesen sein in der engen Rue Garancière, wie an den meisten Tagen. Am Ende der kurzen Straße wird zurzeit an der Kirche Saint-Sulpice, einer monumentalen Basilika, gebaut. Begonnen wurde der Neubau schon vor fast 3 Jahrzehnten, doch ausbleibende Geldzahlungen haben die Bauarbeiten immer wieder verzögert und auch in diesem Herbst sind sie immer noch nicht abgeschlossen. Der Lärm mag vielleicht noch auszuhalten gewesen sein. Leibniz' ausgeprägter Heißhunger hingegen dürfte ihn schließlich aus dem Bett getrieben haben. Das späte Frühstück ist wahrscheinlich karg ausgefallen, denn er hat wenig Geld und muss sich die Lebensmittel einteilen. Ganz anders dagegen im etwa 25 Kilometer entfernten Schloss in Saint-Germain-en-Laye, wo Ludwig XIV., ein notorischer Frühaufsteher, meist um 8 Uhr morgens schon ein opulentes Frühstück mit frischem Obst, Pasteten und erlesenem Schwarztee zu sich nimmt. Verglichen damit kann sich Leibniz nur eine bescheidene Unterkunft leisten. Wo genau er in der Rue Garancière wohnt, ist nicht überliefert, vermutlich in einem eher mittelmäßigen, vielleicht schon etwas heruntergekommenen Gästehaus. Möglicherweise im ehemaligen Mädchenpensionat, das seit einem Jahr geschlossen ist. Dessen Besitzerin, eine gewisse Madame Saujean, wird die Einrichtung aber noch mindestens bis 1696 als privatwirtschaftliche Pension weiter betreiben. Nur mit Mühe hält sich Leibniz über Wasser. Eine Zeit lang hatte er sich noch um die Erziehung eines jungen Adligen aus Mainz, Philipp Wilhelm von Beuneburg, gekümmert. Inzwischen aber sind die Kontakte zu seinen ehemaligen Auftraggebern aus dem rheinischen Erzbistum so gut wie abgebrochen. Trotz der schwierigen Lebenssituation ist er weiterhin fest entschlossen, an der Seine zu bleiben. Im Frühjahr 1673 hat er ein lukratives Angebot als Sekretär des leitenden Ministers am dänischen Hof ausgeschlagen. An seinen Freund Christian Habeus von Lichtenstern, der ihm die Stelle vermitteln wollte, schrieb er, dass er es nicht gewohnt sei, sich den politischen Launen irgendwelcher großer Herren zu unterwerfen. Von den Affären an Fürstenhöfen wolle er sich lieber fernhalten. Leibniz gibt sich selbstbewusst und mutig und fühlt sich als freier Geist. Allein einer sicheren Stelle wegen will er nicht in den Dienst irgendeines Fürsten treten und zum subalternen Höfling verkommen. Nicht einer einzigen Nation zu dienen ist sein Ziel, sondern dem gesamten Menschengeschlecht. Es geht ihm um die Förderung des Gemeinwohls, des Bonum Commune aller Völker. Lieber bei den Russen viel Gutes ausrichten, als bei den Deutschen oder anderen Europäern wenig, wird er später einmal sagen, denn er halte den Himmel für das Vaterland und alle wohlgesinnten Menschen für dessen Mitbürger. Entschlossen pocht Leibniz auf seine Unabhängigkeit als Gelehrter, letztlich nur der Wissenschaft und Philosophie verpflichtet. Und doch sucht er die Nähe politischer Herrscher. Denn er benötigt die Unterstützung zahlungskräftiger Potentaten, um seine Forschungen zu finanzieren und seine hochfliegenden Ideen und Pläne für den Fortschritt der Menschheit zu verwirklichen. Ideal wäre ein Herrscher, der ihn in Ruhe forschen lässt und gleichzeitig Macht, Geld und den Willen hat, seine ambitionierten Projekte zu fördern. Einen solchen vielversprechenden Förderer scheint Leibniz an jenem Dienstag im Spätoktober 1675 bereits gefunden zu haben. Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, Herzog von Hannover, will ihn für ein jährliches Gehalt von immerhin 400 Talern als Bibliothekar und Hofrat an die Leine holen. Leibniz hat zugesagt, doch noch zögert er, wirklich nach Hannover zu reisen, um die Stelle anzutreten. Bis zum Sommer konnte er sich noch mit juristischen Gutachten durchschlagen, obwohl die Einmalzahlungen für solche Gelegenheitsjobs kaum für Miete und Essen reichen. Doch nun droht ihm das Geld ganz auszugehen. Erst vor einigen Tagen hat er in seine sächsische Heimat geschrieben und seinen Halbbruder Johann Friedrich sowie Christian Freies Leben, der sich um die juristischen Angelegenheiten der Familie kümmert, um finanzielle Unterstützung gebeten. Noch während er auf Antwort wartet, scheint sich plötzlich doch eine Perspektive zu öffnen, in Paris eine Anstellung zu finden. Vor zwei Tagen ist der Mathematiker Gilles Person de Roberval gestorben. Auf dem frei gewordenen Platz in der Académie des Sciences kann sich Joachim d'Alençay, Sekretär und Berater Ludwigs des 14., durchaus Leibniz vorstellen. Aufsehen hat in Paris vor allem dessen Modell einer Maschine zur Durchführung automatisierter Rechenoperationen gefunden. Noch immer aber ist Leibniz mit dem Resultat nicht zufrieden und arbeitet fieberhaft weiter an der Perfektionierung seiner Machina Arithmetica. Und an eben jenem Dienstag, dem 29. Oktober, verfasst d'Alençay um die Mittagszeit ein kleines Billet, in dem er Leibniz auffordert, die Arbeiten an seiner Rechenmaschine rasch zum Abschluss zu bringen, um sich damit für die Aufnahme als Mitglied der Akademie bewerben zu können. Allerdings wird die Initiative bald im Sande verlaufen. Für Leibniz jedoch ist es kein Weltuntergang, schließlich hat er noch die Stellenzusage des Hannoveraner Herzogs in der Tasche. Letztlich träumt er in diesen Wochen und Monaten davon, als freier Gelehrter zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich pendeln zu können, mal dem einen, mal dem anderen Herrscher dienend, oder besser noch, im Auftrag mehrerer Fürsten gleichzeitig. An Habeus von Lichtenstern schreibt er, dass er am liebsten so etwas wie ein amphibisches Wesen wäre, bald in Deutschland, bald in Frankreich lebend. Was ihm vorschwebt, ist ein autonomes Leben mit guten Verbindungen zu Trägern der Macht, zwischen deren Höfen er permanent hin und her fahren könnte. Ein dauerhaftes Unterwegssein im Dienste der Wissenschaft, ausgestattet mit Vollmachten und Empfehlungen eines Sonderbotschafters von höchsten Gnaden. Halb Landtier, halb Wassertier. Leibniz' Amphibienmetapher zeigt, dass er bereit ist, für eine solche Existenz auch den Preis nicht eindeutiger Zugehörigkeit zu bezahlen. Tatsächlich bekommt er als Wahlpariser von seinem Halbbruder immer wieder vorgeworfen, es mangele ihm an Patriotismus gegenüber seinem Vaterland, und er stehe den katholischen Franzosen näher als seinen protestantischen Landsleuten. Hybride Existenzen mit hoher Mobilität sind in der frühen Neuzeit weit verbreitet. Inoffizielle Diplomaten, Spione, fliegende Händler, Gaukler, wandernde Handwerker, reisende Gelehrte, Religionsflüchtlinge, arbeitslose Söldner, Gelegenheitsarbeiter. Nicht selten mischen sich mehrere Zuordnungen in ein und derselben Person. Ihr Zuhause ist überall dort, wo sie sich abends zum Schlafen legen. Sie führen ein Leben, wie es etwa Anthony Standen, ein berüchtigter englischer Doppelagent des späten 16. Jahrhunderts, in Bezug auf sich selbst beschrieben hat, in Perpetual Motion and So Comfortable to Our English Proverb of the Rolling Stone. Auch Leibniz ist ein solcher Rolling Stone. Er gehört zum Kreis jener prekären Personen, die von anderen zumeist als suspekt eingestuft werden, weil sie sich nirgends richtig verorten lassen. Und auch er wird später noch mehrfach der Spionage oder Doppelspionage beschuldigt werden. Leibniz' berufliche und finanzielle Situation war nie, weder vorher noch nachher, schlechter als im Oktober 1675. Ausgerechnet in jener Zeit gelingen ihm wichtige Durchbrüche in der Mathematik. Spitzenleistung in der Wissenschaft auf dem Tiefpunkt der beruflichen Karriere? Ein Zufall? Für Leibniz nicht. Im Gegenteil entspricht es exakt seiner Vorstellung davon, dass nicht der Überfluss, sondern der Mangel in der Welt das Gute hervorbringt. Dann ich sehe und erfahre, dass die so viel haben, oft so viel verzehren, als die so wenig haben, gewinnen. Wer weniger hat, muss mehr arbeiten. Und je mehr man arbeitet, je mehr wird man geschickt. Und wer geschickt, dem ist nicht schwer, etwas zu gewinnen. So schreibt der wenig verdienende und hart arbeitende Leibniz am 21. Oktober, also 8 Tage bevor er mit der Erfindung eines neuen mathematischen Symbols seine Geschicklichkeit in der höheren Wissenschaft mehr als unter Beweis stellt. Wieder wird das Negative umgewertet. Diesmal sind es nicht die menschlichen Laster und Schwächen, die das Positive bewirken, sondern Not und Verzicht, die erfinderisch machen. Was zum Markenkern der Leibnizschen Philosophie gehört und was er in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer stärker theoretisch ausformulieren wird, nämlich der Gedanke, dass das Schlechte in der Welt zur Verwirklichung des Guten notwendig ist, hat hier einen konkreten Lebensbezug. Inmitten eines Karriereknicks schwingt sich Leibniz zu den höchsten Höhen abstrakter Mathematik auf und vollbringt Außerordentliches. Die Welt als Rechnung. Leibniz ist hungrig. Hungrig nach Wissen und Wahrheit. Doch beides macht nicht satt. An diesem 29. Oktober hat er allerdings genug geistige Nahrung, um seine Sorgen über Zukunft und berufliche Laufbahn einen Moment lang ausblenden zu können. Der Tag schreitet voran. Leibniz liest, schreibt und rechnet immer noch. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Die Stunden rasen dahin, ohne dass er es bemerkt. Den Tag genau im Stundentakt einzuteilen, ist heute nicht seine Sache, obwohl er doch getaktete Tagespläne eigentlich schätzt. Als er in Paris noch den jungen Beuneburg als Schüler unterrichtete, hatte er ihm ein striktes tägliches Zeitmanagement aufgebürdet. Morgens um 5:30 aufstehen, ankleiden und beten, 6 bis 7 Uhr Sprachübungen des Vortages wiederholen, 7 bis 8 Uhr Unterricht beim Sprachlehrer mit Übersetzungen aus dem Lateinischen ins Französische und umgekehrt, 8 bis 9 Uhr Mathematikunterricht, 9 bis 10 Uhr Messe und Predigt, 10 bis 12 Uhr Unterricht beim Tanz- und Fechtmeister, 12 Uhr Mittagessen, 13 bis 14 Uhr Nachmittagsruhe, 14 bis 16 Uhr Geschichte und Geographie, 16 bis 17 Uhr Sprachunterricht, 17 bis 18 Uhr Gitarrenunterricht, 18 bis 19 Uhr Lektüre eines nützlichen Buches oder Besuch einer Komödie, 19 bis 20 Uhr Abendmahlzeit, 20 bis 22 Uhr Rekapitulation des heute Gelernten und Lektüre eines nützlichen Buches. Gut, dass man sich nicht an die Zeitpläne zu halten braucht, die man anderen aufgebrummt hat. Lieber alles um sich herum vergessen und ohne Zeitvorgaben in ununterbrochenes Studieren stürzen. Das ist heute nicht anders. Die über das Papierblatt fliegende Feder lässt Kurven, Formeln und geometrische Figuren Gestalt annehmen. Leibniz befasst sich zum Beispiel mit der arithmetischen Frage, ob und, wenn ja, in welcher Form sich Multiplikationen in Brüchen vollständig durch Divisionen ersetzen lassen, und kommt zu dem Ergebnis, dass solche Operationen nicht überall durchgeführt werden können. Man sagt, brillante Mathematiker sind jung. Leibniz ist mit seinen knapp 30 Jahren also vergleichsweise ein Spätberufener. Zwar hat er in Jena als Student im Sommer 1663 mathematische Vorlesungen bei Erhard Weigel besucht, doch erst in Paris wird er in die tieferen Geheimnisse der höheren Mathematik eingeführt. Die Augen dafür öffnet ihm Christian Huygens, Mitglied der Académie des Sciences und einer der führenden Mathematiker seiner Zeit, bekannt vor allem durch seine Forschungen zu Pendeluhren und Teleskopen. Beeindruckt von seiner raschen Auffassungsgabe nimmt Huygens Leibniz unter seine Fittiche. Nach Anleitung seines Mentors liest Leibniz begierig die einschlägigen Werke zu Geometrie, Arithmetik und Algebra. Er greift die Ideen von Descartes, Blaise Pascal und anderen auf und entwickelt sie oft sofort weiter, bevor er überhaupt ein Buch zu Ende liest. Manchmal verrennt er sich dabei und bricht ab. Einmal soll Huygens ihn sogar ausgelacht haben, doch das stört Leibniz wenig. Unverdrossen forscht er weiter. Immer tiefer arbeitet er sich in viele Problemstellungen ein. Die Gedanken und Einfälle sprudeln nur so aus ihm heraus. Vieles sehr Nützliches verschwindet dabei in der Schublade und wird erst im 20. oder 21. Jahrhundert zum Vorschein kommen, zum Beispiel Ansätze zur Lösung linearer Gleichungssysteme oder ein ausgeklügeltes System von Mehrfachvorzeichen, zusammengesetzt aus ineinander verschachtelten Minus- und Pluszeichen, zur Rechnung mit allgemeinen Kegelschnittgleichungen. Dass die in der Geometrie viel diskutierte Frage nach der Quadratur des Kreises allein mit Zirkel und Lineal nicht gelöst werden kann, ahnt Leibniz bereits. Im Herbst 1674 präsentiert er Huygens eine Formel zur Bestimmung der geheimnisvollen Kreiszahl Pi. Dafür konzipiert er eine unendliche Zahlenreihe, in der immer kleinere Bruchstücke von 1 abgezogen und hinzugerechnet werden, wobei sich Subtraktion und Addition in strenger Folge abwechseln. Pi durch 4 gleich 1 durch 1 minus 1 durch 3 plus 1 durch 5 minus 1 durch 7 plus 1 durch 9 minus 1 durch 11 und so weiter bis ins Unendliche. Leibniz ist nicht der Erste und Einzige, dem diese Reihenbestimmung gelingt. Aber er hat sie in seinen Briefen und Schriften immer wieder als eigene Erfindung propagiert. Und das mit Erfolg. Als Leibniz-Reihe wird sie in die Geschichte der Mathematik eingehen. Huygens wie Leibniz preisen die Reihe als besonders schön. Ästhetik spielt in der Tat eine große Rolle in der Mathematik. Doch was schön ist, muss nicht immer wahr sein. Auch Leibniz nimmt manche Irrwege in Kauf, auf der Suche nach so einfachen wie eleganten Resultaten. Ebenso wenig sichert Eleganz praktische Anwendbarkeit. Isaac Newton beispielsweise hält die Reihe von Leibniz in der Praxis für wenig nützlich, da man viel zu lange brauche, um eine Genauigkeit von mehreren Stellen nach dem Komma zu erreichen. Auf jeden Fall hat Leibniz mit seinen Formelanstrengungen das glatte Parkett des Operierens mit unendlich großen oder kleinen Größen betreten. Was bedeutet es, dass die Kreiszahl Pi unendlich viele Nachkommastellen hat und die Ziffernfolge keinerlei Regelmäßigkeit aufweist? Unendliche Zahlen versteht Leibniz nicht als reale Größen, sondern als gut begründete Fiktionen und ideale Elemente. Zwar lässt sich sagen, so Leibniz, dass etwas beliebig groß oder klein ist, aber eine unendlich große oder kleine Zahl gibt es nicht, da man immer eine weitere Zahl hinzunehmen oder abziehen kann. Für ihn sind infinitesimale Größen bloße Hilfsmittel, um sich zum Beispiel vorstellen zu können, eine Gerade oder Kurve in unbegrenzt kleine Abschnitte aufzuteilen. Manchen Theologen und Strenggläubigen sind die neuen Ansätze der Infinitesimalmathematik unheimlich. Scheint doch die Rede von der Unendlichkeit der Auffassung einer endlichen und geordneten Schöpfung Gottes zu widersprechen. Leibniz sieht hier jedoch kein Problem. Ihm zufolge hat Gott die Welt, ganz im Einklang mit der Bibel, Buch der Weisheit, 11, Vers 20, nach Maß, Zahl und Gewicht erschaffen. Den Schöpfer kennzeichnet er als ersten und höchsten Mathematiker. Im Streit mit Baruch de Spinoza wird Leibniz verschiedene Grade des Infiniten unterscheiden. Die göttliche Unendlichkeit sei die höchste Form, umfasse sie doch, als wirkliche Entität und nicht bloß imaginäre Größe, alles in einem, sowohl räumlich als auch in zeitlicher Hinsicht. Wie aber konnte die strenge Notwendigkeit und Ewigkeit der Zahlen in die wankelmütige, zufallsgebeutelte irdische Existenz der Menschen gelangen? Indem Gott rechnet und den Gedanken ausführt, entsteht die Welt. Das Universum versteht Leibniz als eine Art Rechnung, und Mathematiker hätten die Aufgabe, die göttlichen Gesetze der Schöpfung nachzuzeichnen und in der Sprache der Mathematik Symbole, Kalküle, Operationen auszudrücken. So chaotisch die erschaffenen Dinge auch scheinen mögen, wer sie näher betrachtet, findet dort die Gleichförmigkeit mathematischer Struktur und Ordnung. Der Blick durch die neuartigen Mikroskope scheint das zu bestätigen. Mit eigenen Augen konnte Leibniz Anfang 1673, als er sich für einige Tage in London aufhielt, durch das Mikroskop von Robert Hooke das winzig Kleine in vielfacher Vergrößerung bestaunen. Und so nachvollziehen, dass etwa das Facettenauge einer Fliege sich zusammensetzt aus unzählig vielen winzigen Formen in regelmäßiger Anordnung, die einem geometrischen Muster gleicht. Ganz so, wie Hooke es in seiner Mikrographia beschrieben und als Bild dargestellt hat. Signatur des Unendlichen. Wie lässt sich die Steigung einer Wegstrecke berechnen, die etwa eine Kutsche überwinden muss, um vom nördlichen Paris zum Dorf Montmartre zu gelangen? Und wie groß ist beispielsweise die Fläche des in der Nähe von Leibniz Unterkunft liegenden Jardin du Luxembourg, der kein Rechteck bildet, sondern eine unregelmäßige Form aufweist? Beide Fragen, so verschieden sie auch scheinen, hängen zusammen und lassen sich mathematisch mit ein und demselben Kalkül beantworten. Das nachgewiesen zu haben, zählt zu Leibniz' großen Leistungen seiner Pariser Zeit. Die Strecke auf einen Berg lässt sich mathematisch umformulieren in die Steigung einer Kurve. Mit einem Steigungsdreieck, das ist schon lange bekannt, kann man die Steigung einer Geraden berechnen. Wie aber könnte man eine Kurve mit Hilfe solcher Dreiecke beschreiben? Ganz einfach, indem man die Kurve in unendlich viele kleine Geraden zerlegt. Steht man zum Beispiel am Strand und blickt auf das Meer, dann erscheint der Horizont wie ein langgezogener gerader Strich. Macht man sich aber bewusst, dass man nur ein kleines Stück der gekrümmten Erdoberfläche sieht und der gesamte Erdkreis sich aus unzähligen winzig kleinen Horizontabschnitten zusammensetzt, dann wird vorstellbar, dass auch eine Kurve sich in unendlich kleine Geraden untergliedern lässt. Die Steigung einer Kurve ist an jedem Punkt verschieden. Um herauszufinden, wie der Steigungswert an einem bestimmten Punkt ist, gilt es, die Gerade zu bestimmen, die diesen Kurvenpunkt berührt. Um eine solche Tangente zu erhalten, verbindet Leibniz zwei nahe beieinander liegende Kurvenpunkte zu einer geraden Linie, Sekante. Dann lässt er die beiden Punkte immer näher zusammenrücken, bis die Sekante zur Tangente wird, die als Gerade zwei Kurvenpunkte mit unendlich kleiner Entfernung verbindet. Gleichzeitig entwickelt Leibniz einen algebraischen Formalismus, mit dem man diese geometrischen Vorgänge durch Formeln beschreiben und in Funktionsgleichungen umwandeln kann. Das Ganze lässt sich dann auch umdrehen. Die von einer Kurve begrenzte Fläche kann bestimmt werden, indem man sie in eine Vielzahl unendlich kleiner Rechtecke zerlegt, deren Summe sich dem gesuchten Flächeninhalt annähert. Bei diesem Vorgang wird die Tangente ebenfalls genutzt, als Grenzfall zweier unendlich nah aneinander gerückter Punkte einer Kurve oder krummen Linie. Die Steigung einer Kurve, Differential, sowie die Fläche unter dieser Kurve, Integral, erhält man also, indem man das Verfahren ihrer Berechnung einfach umkehrt. Da die Methode in beiden Fällen mit unendlich kleinen Größen, Infinitesimalen, rechnet, umfasst Leibniz Infinitesimalrechnung also zugleich Differential- wie auch Integralrechnung, indem Steigungs- und Flächenberechnung zueinander inverse Operationen bilden. Mit dieser inversen Tangentenmethode lässt sich eine Kurve oder gekrümmte Linie somit als Polygonzug, als eine Kette aus den unbegrenzt vielen und unbegrenzt kleinen Seiten eines Vielecks Polygons beschreiben. Am 29. Oktober 1675 ist Leibniz wieder einmal mit inversen Tangentenoperationen beschäftigt und setzt seine 4 Tage zuvor begonnene Analysis Tetragonistica, quadrierende, heute integrierende Analysis, fort. Erneut geht es um die Unterteilung der Fläche unter einer Kurve in unendlich kleine Rechtecke. Je kleiner diese Rechtecke sind, desto mehr nähert sich die Summe dieser Rechtecke dem gesuchten Flächeninhalt, dem später sogenannten bestimmten Integral, als Grenzwert an. Bisher hat Leibniz diese Summe mit Bonaventura Francesco Cavalieri als Omnes bezeichnet. Plötzlich jedoch, inmitten der Rechenarbeit, hält er inne. Er erkennt, dass die bisherige Schreibweise zu umständlich ist und es sich besser weiterrechnen ließe, wenn man sie durch ein einfaches Zeichen ersetzen würde. Einen Moment lang zögert er, dann notiert er: Nützlich wird es sein, wenn man es anstatt omnes schreibt. Anstelle von omnes tritt jetzt das s, die damals am Anfang oder in der Mitte eines Wortes übliche lange Form eines s, als Symbol für Summe, summa, nämlich die Summe unendlich vieler kleiner Rechteckflächen. Die Breite eines solchen Rechtecks lässt sich mit x angeben. Wenn x beliebig klein wird, drückt Leibniz das in der Bruchschreibweise x durch d aus, wobei d für Differenz, Differentia, steht. Nach einigen Tagen gibt er diese Schreibweise jedoch wieder auf und ersetzt am 11. November den Bruch x durch d durch das Symbol dx. Mit der Einführung der Symbole s und dx gelingt es ihm innerhalb weniger Tage, den Grundstein für eine Formelsprache zu legen, in der Differentiation und Integration analog behandelt werden und damit auch den Grundstein für die moderne mathematische Notation der Infinitesimalrechnung. Die Pointe dieser Notationstechnik besteht darin, die Summenbildung infinitesimaler Größen mithilfe eines Kompendiums einfacher Zeichen durchzuführen, um so mit unendlichen Zahlen wie mit endlichen operieren zu können und auf diese Weise den langen Weg zur Berechnung des mathematisch Unendlichen sinnvoll abzukürzen. Voilà! Mit einem Federstrich erschafft Leibniz das S, ein Zeichen, das später Integralzeichen genannt wird und heute aus der höheren Mathematik nicht mehr wegzudenken ist. Auf einem Folioblatt, das unvollständig überliefert und teilweise fleckig und ausgewaschen ist, notiert er eigenhändig 29. Oktober 1675, was zeigt, dass er seine Aufzeichnungen als bedeutungsvoll einstuft, da er nur selten ein Datum auf seinen Manuskripten notiert. Doch was ist hier das eigentlich Spektakuläre? Die grundsätzlichen Zusammenhänge sind Leibniz schon länger bekannt. Entscheidende Anregungen hatte für die Entwicklung seines Infinitesimalkalküls außer von Cavalieri auch von Honoré Fabry, Blaise Pascal, Grégoire de Saint-Vincent und Christian Huygens erhalten. Nun aber erfindet er eine einfache Symbolsprache, die es fortan ermöglicht, die Summenbildung von unendlich Kleinem kompakt zusammenzufassen und übersichtlich darzustellen. Auf diese Weise kann er eine allgemeine Rechenmethode entwickeln, mit der man selbst die schwierigsten Aufgaben dieser Art spielend leicht zu lösen vermag. Schaut man sich die Aufzeichnungen des 29. Oktober und der darauf folgenden Tage an, wird zugleich deutlich, dass die alte Schreibweise nicht sofort aufgegeben wird. Eine Weile lang verwendet Leibniz parallel auch die älteren Bezeichnungen omnis oder sum weiter. Was hier sichtbar wird, ist ein längerer Denk- und Schreibprozess des experimentellen Ausprobierens von neuen und alten Notationstechniken. Das für Leibniz charakteristische schreibende Denken lässt sich hier quasi im Vollzug betrachten. Und so können wir nachvollziehen, wie an jenem Dienstag im Herbst 1675 ein Zeichen in die Welt tritt, welches das mathematisch Unendliche auf Papier band und zähmt. Ein Zeichen, mit dem ein Algorithmus beginnt, der das scheinbar Unberechenbare berechenbar macht, und zwar so, dass es sich wie von alleine rechnet und leicht erlernt werden kann. Leibniz und diejenigen, die seiner Mathematik folgen werden, allen voran Johann Bernoulli aus Basel, bauen das neue Rechenverfahren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter aus. Mit Hilfe der Infinitesimalmathematik lässt sich die Wissenschaft der Mechanik, das zu Leibniz-Zeiten vorherrschende Paradigma physikalischer Welterklärung und technischer Weltgestaltung, vollständig beschreiben. Heutzutage gehört die Infinitesimalrechnung zum erforderlichen Grundwissen für sämtliche Bereiche, in denen es um die Berechnung von Geschwindigkeiten, zeitlichen Abläufen oder Bewegungsmustern geht, um die Konstruktion geschwungener Flächen, unregelmäßiger Körper und vieles mehr. Sie fließt ein in nahezu alle Anwendungsfelder modernster Technik, vom Bau von Brücken, Schiffen oder Flugzeugen bis hin zu Smartphones, Tablets und computergesteuerten Roboterarmen. Ohne die Differential- und Integralrechnung könnten Physiker nicht Planetenbahnen berechnen oder Bremswege von Autos und Zügen, Ökonomen nicht den Verlauf von Aktienkursen oder Mediziner nicht die Entwicklung von Inzidenzwerten bei sich ausbreitenden Epidemien. Ganz gleich, was nach Industrie 4.0 oder dem Internet der Dinge auch kommen mag. Zukünftige Technologien oder künstliche Intelligenzen werden nicht auf das im späten 17. Jahrhundert entwickelte mathematische Handwerkszeug verzichten können. Ein welthistorischer Zettel. Als Leibniz an diesem Oktobertag das heute wohlgeläufige S erstmalig zu Papier bringt, ist es in der Rue Garancière nicht nur laut und lärmig. Überall herrschen üble Gerüche. Die Straßen stinken nach Mist, die Hinterhöfe nach Urin. In den Stuben riecht es nach fettigen Laken oder feuchten Federbetten. Aus dem Kamin steigt kalter Schwefeldunst empor und vergessene Nachttöpfe verbreiten einen stechenden Geruch. Fliegen schwirren zwischen Kot und Nahrungsresten hin und her. Vor dem 18. Jahrhundert waren in den europäischen Städten die Hygienestandards niedrig, die Toleranzschwellen gegenüber übelriechendem hoch. Das Paris des 17. Jahrhunderts war jedoch nicht nur Europas Hauptstadt des Gestanks, sondern auch der Wohlgerüche. Aus der südfranzösischen Stadt Grasse gelangten regelmäßig die neuesten Parfumsorten in die Seine-Metropole, die den Duft von Lavendel, Jasmin oder exotischen Zitrusfrüchten verströmten. Leibniz ist für diese neuen sinnlichen Verführungen durchaus empfänglich. Über den eigenen Geruchssinn schreibt er, stärkende Gerüche würden ihn ergötzen. Auch sei er überzeugt, dass sie viel zur Erfrischung der Lebensgeister beitrügen. Leibniz ist also keineswegs, wie oft behauptet, ein trockener, spröder Rationalist, der abstrakte, reine Verstandesleistungen schätzt und sinnliche Eindrücke und Empfindungen verachtet. Auch das langgeschwungene S versteht er als gemalten Gedanken, als sinnlich wahrnehmbaren Ausdruck einer geistigen Erkenntnis. Die Kunst des geistigen Malens wird darin sichtbar, dass sich mit Hilfe eines Zeichens wie dem S nunmehr auch typografisch präzise das darstellen lässt, was in der Geometrie durch grafische Figuren, Kurven, Tangenten ausgedrückt wird. Lange Zeit wurde Leibniz vorgeworfen, er habe für seine Infinitesimalrechnung bei Isaac Newtons Fluxionsrechnung abgeschrieben. Doch die beiden großen Mathematiker des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts hatten unabhängig voneinander einen Infinitesimalkalkül entwickelt, was allerdings erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Leibniz hatte seine Methode zwar erst nach Newton konzipiert, sie aber vor ihm publiziert. Beide Kalküle revolutionierten die Mathematik, weil auf diese Weise erstmals mit unendlich kleinen Größen grundsätzlich ebenso gerechnet werden konnte wie mit endlichen. Als Leibniz Ende Oktober und Anfang November 1675 mit neuen Notationen und Zeichen virtuos experimentiert, ist ihm nicht bewusst, dass er die Infinitesimalrechnung nur ein zweites Mal erfindet. Doch was die Überlegenheit gegenüber Newtons Methode ausmacht, ist Leibniz einfache Symbolsprache. Das zeigt der 29. Oktober par excellence. Demgegenüber sind Newtons aus den Fluxionen abgeleitete Reihenberechnungen kompliziert und aufwendig. Einige der Newtonschen Notationen haben sich zwar in der Physik etablieren können, doch größtenteils setzt sich für die Differential- und Integralrechnung der Symbolismus des Leibnizschen Kalküls langfristig durch. Wie lässt sich die erfolgreiche Kreativität, die an diesem Dienstag zum Vorschein kommt, näher beschreiben? Leibniz geht nach einem bestimmten methodischen Muster vor. Ein komplexer Sachverhalt, der aus einer Summe infinitesimaler Größen besteht, begrifflich als Omnis oder Summa gefasst, wird durch ein schlichtes Zeichen, S, in abgekürzter Form ausgedrückt. Das Zeichen vereinfacht den Sachverhalt und bringt ihn auf eine höhere Ebene. Dort kann man mit ihm in abstrahierter Form nach bestimmten Regeln leicht weiterrechnen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Summe das lange S hier genau wiedergeben soll. Die schwierigsten Aufgaben, in denen das Unendliche als mathematischer Grenzwert verwendet wird, lassen sich auf diese Weise spielend lösen, so als ob der menschliche Verstand wie von selbst rechne. Was sich bislang nur durch geometrische Zeichnungen darstellen ließ, kann jetzt in algebraische Gleichungen überführt und mit Hilfe eines einfachen Rechenkalküls ausgerechnet werden. An diesem Punkt angekommen, wird zugleich deutlich, dass die Infinitesimalrechnung eine wichtige Funktion in Leibniz' Programm einer universalen Erkenntnis- und Wissensmethode einnimmt. Denn sie ist nichts anderes als ein Anwendungsfall dieser Programmatik, die Leibniz 1666 in seiner Abhandlung über die Kunst der Kombinatorik, Dissertatio de Arte Combinatoria, skizziert hat. Der Grundgedanke ist, das gesamte Wissen der Menschheit in einfache Begriffe zu zerlegen, sie durch Symbole oder Zeichen, Charaktere, auszudrücken und dann so zu kombinieren, dass mithilfe einer Kunst des Beurteilens, Ars Judicandi, und einer Kunst des Erfindens, Ars Inveniendi, bisher Unbewiesenes überprüft und zugleich neues Wissen gewonnen werden kann. Zeichentheorie, Ars Charakteristika und Kombinatorik, Ars Combinatoria würden, so Leibniz' Idee, eine auf alle Wissenschaften anwendbare Erkenntnismethode bereitstellen, um damit wissenschaftlichen Fortschritt gewährleisten und eine allgemeine Wissenschaft, Scientia Generalis, entwickeln zu können. Leibniz will auch seinen im Oktober und November 1675 entwickelten Symbolapparat in diesem Sinne verstehen. Das wird er wenige Wochen später, am 28. Dezember, gegenüber Henry Oldenburg, dem Sekretär der Royal Society in London, ausdrücklich erläutern. Kombinatorik und Zeichentheorie sollten nach dem Vorbild von Algebra, Arithmetik und Geometrie aufgebaut sein. Dann könnte man nach Leibniz' Ansicht ebenso außermathematische Probleme und Streitfragen wie algebraische Gleichungen lösen. Lasst uns nicht mehr streiten, fordert er, rechnen wir lieber. Kalkulemus. Ob Recht, Politik, Ökonomie, Moral oder Religion, in allen Bereichen menschlichen Denkens und Handelns, so Leibniz' Vision, könne sein Programm einer zeichenbasierten Kombinatorik Streit schlichten, Konsens und Eintracht stiften. Besser man zerbreche sich den Kopf mit Symbolen, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Zu einem solchen Alphabet der menschlichen Gedanken, dem Ziel der Leibnizschen Erkenntnis- und Wissenstheorie, gehört dann selbstverständlich auch die lange Form des S. Im größeren Zusammenhang betrachtet, lässt sich die Differential- und Integralrechnung somit als kleiner Teil einer wissenschaftsbasierten und wissenstheoretisch fundierten Heilsbotschaft für gesellschaftlichen Fortschritt und weltweite Streitschlichtung begreifen. Weltfrieden stiften durch mathematisch abgesicherte Wahrheitsfindung. Der bewiesenen Wahrheit, so Leibniz' Überzeugung, könne man sich nicht entziehen. Alle würden sich ihr freiwillig beugen. Seine Vision klingt heute nicht weniger utopisch als damals. Während er sein S ausmalt, tobt in Amerika beispielsweise mit dem King Philip's War einer der blutigsten Kolonialkriege der frühen Neuzeit. Gerade deshalb ist die Vision zeitloser denn je. Ja, im Zeitalter von alternativen Fakten und Fake News scheint sie als korrektives Ideal zur Tendenz, den Wahrheitsbegriff aufzulösen, geradezu an Aktualität gewonnen zu haben. Natürlich ist auch Leibniz klar gewesen, dass Techniken und Kalküle wie die Infinitesimalmathematik weltanschaulich neutral sind. Mit ihr lassen sich Brücken bauen, aber auch Waffen schmieden, die diese zerstören. Und der Schritt vom Diktat der Vernunft zur Diktatur im Namen angeblicher Vernunftzwänge scheint gefährlich nahe zu sein. Leibniz' Glauben an die Alternativlosigkeit kalkulisierbarer Rationalität tut das jedoch keinen Abbruch. Zugleich wird hier offenkundig, welcher Art der leibnizsche Fortschrittsoptimismus ist. Gekennzeichnet ist er nämlich nicht durch Überschwang und Emotionalität. Im Gegenteil, er ist nüchtern und rational. Heiterkeit, Zuversicht und Zukunftsbejahung sind noch nicht so emphatisch oder emotional aufgeladen wie in der glühenden Fortschrittsbegeisterung der Hochaufklärung im späten 18. Jahrhundert. Statt in leuchtenden Farben heller Begeisterung erscheint der Optimismus hier im schlichten Gewand analytischer Strenge. Das Integralzeichen, so könnte man sagen, steht für eine mathematisch heruntergekühlte Form des Fortschrittsglaubens und korrespondiert in dieser Weise ganz mit Leibniz' eigenem Temperament, das weder tiefe Traurigkeit noch ausschweifende Fröhlichkeit kennt. Vor diesem Hintergrund wird also verständlich, welche Bedeutung das an diesem Tag Niedergeschriebene für Leibniz hat. Wir können nachvollziehen, wie das neu erschaffene Symbol in den Kontext seiner Theorie des Erkennens und Wissens einzuordnen ist. Aber wissen wir eigentlich genau, was er in jenem Moment gedacht hat, als das S auf dem Papier erscheint? Wie nahe kann man eigentlich an Leibniz' Denken herankommen? Zum Greifen nahe, so scheint es, da wir dank seiner überbordenden Schreibfreudigkeit bis zu den Spuren der beim schreibenden Resonieren vergossenen Tinte vordringen können. Doch der dahinter verborgene Geistesblitz bleibt unsichtbar. Und er muss unsichtbar bleiben, weil wir die zahllosen kleinen Denkvorgänge, die ihm zugrunde liegen, nicht wahrnehmen können. Sie liegen unterhalb der Schwelle bewusster Wahrnehmung, so zumindest würde Leibniz es formulieren. Folgt man seiner Erkenntnisphilosophie, seiner psychologischen Epistemologie, besteht ein solcher Geistesblitz gewissermaßen aus unendlich vielen Geistesblitzchen. Die unmerklichen Gedanken, die einen solchen genialen Einfall hervorbringen, ließen sich bis ins Unendliche verlängern. Genauso wie die Reihe der Brüche in der Leibnizschen Formel zur Bestimmung der Kreiszahl Pi. Nach Leibniz' Auffassung bestehen diese unbewussten Gedanken aus zahllosen kleinen, vom Verstand nicht klar erfassbaren Perzeptionen, die in ihrer, so könnte man sagen, infinitesimalen Summe einen Geistesblitz wie die Erfindung des Integralzeichens S konstituieren. Die verworrenen Perzeptionen verlieren sich im Endlosen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Das Gedankliche bildet ein Kontinuum. Insofern erfolgt nie etwas grundlos und es gibt keine Sprünge, weder in der Natur noch im Geist. Könnte man diese diffusen Geisteszustände sichtbar machen, würden wir in die unergründlichen Weiten des Verstandes blicken. Doch, so wird Leibniz später nie müde zu betonen, wie tief auch immer wir in das menschliche Gehirn vordringen könnten, wir würden dort niemals den Geist erkennen. Spuren von Gedanken lassen sich auf Papier wiederfinden, Gehirnströme können gemessen werden. Aber zugleich scheint der Geist mehr als die Summe dieser messbaren und wahrnehmbaren Dinge zu sein. Da macht es keinen Unterschied, ob es sich um den Geist einer historischen Person, wie Leibniz, einer Person, der wir gegenüberstehen, oder unseren eigenen Geist handelt. Unsere Wahrnehmung ist zwar, so könnte man es mit Leibniz ausdrücken, dem Wahrnehmungsvermögen einer Fliege um ein Vielfaches überlegen, doch kann der Mensch den Verstand oder Geist nur schemenhaft, verschwommen erkennen. Genauso wie die Fliege lediglich imstande ist, den Menschen als dunkle Wärmequelle zu erfassen. Wie einfach oder anspruchsvoll eine Form der Wahrnehmung auch sein mag, sie bleibt immer eine notwendige Abstraktionsleistung, um sich in einer Welt unüberschaubarer Komplexität überhaupt orientieren zu können. Auch die Anschauung des mathematisch Unendlichen muss den Abkürzungsweg über einfache Zeichen gehen, in denen das gespenstisch Unwirkliche reale Gestalt annimmt. Was sehen wir also, wenn wir Leibniz an diesem denkwürdigen Tag über die Schulter schauen? Tintenspuren auf Papier. Mehr erst einmal nicht. Doch sie werfen in uns die Fragen auf, was Denken eigentlich ist und ob wir jemanden beim Verfassen genialer Gedanken wirklich beobachten können. Diese Schwierigkeit, vielleicht sogar Unmöglichkeit der Selbstbeobachtung des Geistes bis in seine tiefsten Tiefen hinein, lässt sich, ganz im leibnizischen Sinne, ins Positive wenden. Denn sie macht uns zugleich neugierig auf Leibniz' philosophisches Denken, auf seine Metaphysik, die sich eben auch mit solchen Fragen grundlegend beschäftigt. Und dieses Gedankensystem, wie es im Laufe der nächsten Kapitel immer mehr zum Vorschein kommt, ist atemberaubend in vielen Aspekten ungebrochen aktuell und in manchem sehr provokativ. Denn Leibniz' Gedankenwelt geht nicht nur davon aus, dass Fliegen wie Menschen über eine Art Bewusstsein, wenngleich auf viel niedrigerer Stufe, verfügen. Vielmehr stehen ihm zufolge Mensch und Fliege auf der Ebene diffuser, unendlich kleiner Perzeptionszustände miteinander in Verbindung, so wie alles im Kosmos irgendwie miteinander vernetzt ist. Längst schon ist es Abend geworden. Die Straßenlaternen sind entzündet, und Leibniz arbeitet vermutlich wieder einmal, wie so oft, bis tief in die Nacht hinein. Die Fliege, die ihn bereits seit dem Morgen geärgert hat, ist wahrscheinlich verschwunden. Es ist kalt geworden im herbstlichen Paris, und nur wenigen Fliegen gelingt es, auf Dachböden, zwischen Wänden oder in Gebäuderitzen zu überwintern. Zellerfeld, Harz, 11. Februar 1686. Schöpfung mit Zugeständnissen, die Welt als Aufgabe. Silbergaleonen aus Veracruz. Anfang Februar 1686. Im befestigten Hafen von Veracruz liegen mehrere spanische Galeonen. Die Schiffe haben hier im Golf von Mexiko überwintert, ihre Laderäume sind leer. Die Mauern der Befestigungsanlage San Juan de Ulua am Hafen sind warm. Im Hafenbecken spiegelt das Wasser die hellen Strahlen der Sonne Mittelamerikas. Tagsüber sinkt die Temperatur kaum unter, nach heutiger Maßeinheit 20 Grad Celsius. Zur Freude der Fliegen, die überall herumsurren, auch in der Nähe der weißgetünchten Lagerhäuser, die mit Ingwer, Pfeffer, Muskat und chinesischer Seide gefüllt sind. Von Manila sind diese asiatischen Schätze über Acapulco hierher gebracht worden. Zusammen mit Gold und Silber aus den Minen Mexikos und Perus sollen sie im Konvoi der Neuspanienflotte nach Sevilla verschifft werden. Allerdings wartet man noch auf günstige Winde, um den Florida-Strom und den Golfstrom im Atlantik nutzen zu können. Während im Hafen von Veracruz die Galeonen auf ihre Beladung warten, hält sich Leibniz auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans in einem mäßig beheizten Zimmer auf und denkt, schreibend natürlich über die Welt und das Leben nach. Der Ort, an dem er sich befindet, liegt rund 560 Meter über dem Meeresspiegel im waldigen Nordwesten des Harzgebirges und heißt Zellerfeld. Draußen herrscht klirrende Kälte, die Nächte sind lang, die Tage meist neblig und dunkel. Drinnen arbeitet Leibniz an der Zusammenfassung eines längeren Textes über die Grundlagen seiner philosophischen Weltanschauung. Was hat dieser kleine Ort im ungemütlichen Grau des Harzer Winters mit den spanischen Schiffen im weit entfernten Hafen von Veracruz zu tun? Leibniz kennt die Antwort. Er befindet sich im wichtigsten Silberbergbaurevier Mitteleuropas. Hier arbeitet er an Projekten zur Verbesserung des Bergbaus. Er weiß aber auch, dass die Rentabilität der Harzer Bergwerke stark davon abhängt, wie viel spanisches Silber aus Amerika nach Europa strömt. Seit geraumer Zeit fällt der Preis des für die Münzherstellung benötigten Edelmetalls. Verantwortlich ist dafür nicht nur eine unzureichende Münzpolitik, sondern, so urteilt Leibniz treffend, ebenso der Überschuss des Metalls auf dem europäischen Markt durch die fast jährlichen spanischen Silberflotten aus Amerika. Am Beispiel des amerikanischen Silbers erkennt Leibniz die steigende Verzahnung regionaler Verhältnisse mit weltweiten Prozessen. Als wacher Beobachter der Gegenwart hat er ein scharfes Auge für die rasch wachsende Verdichtung globaler Wirtschaftsbeziehungen. Zurzeit allerdings scheint Leibniz eher den Kopf in den Wolken zu haben, arbeitet er doch an einer rätselhaften Schrift, die sich mit hochtheoretischen Problemen der Philosophie befasst und nicht mit solch profanen Dingen wie der wirtschaftlichen Entwicklung von Märkten. Leibniz hat einige Tage, an denen er in Zellerfeld wenig zu tun hatte, dazu genutzt, einen philosophischen Text zu schreiben. Der Text ist fast abgeschlossen. Und nun, am 11. Februar 1686, fertigt er in Zellerfeld eine kurze Zusammenfassung der Schrift an und schickt sie per Post an zwei Adressaten. Große Teile der Abhandlung, ihre kurze Thesenfassung und das Begleitschreiben sind im winterlichen Harz entstanden. Die darin geäußerten Auffassungen spiegeln nicht bloß wider, womit Leibniz sich seit vielen Jahren auf der Theorieebene befasst hat, sondern beruhen auf handfesten, konkreten Erfahrungen vor Ort. Seine abstrakten Reflexionen über Gott, das Sein und die Substanzen sind auch ein Ausdruck dessen, womit er tagtäglich im Harz zu tun hat. Sie zeigen, dass ihr Autor trotz hochfliegender Gedanken mit beiden Füßen fest auf dem Boden einer sich wandelnden Welt steht. In Leibniz' Denken greifen unterschiedliche Ebenen ineinander. Für ihn hängt alles mit allem zusammen. Die Welt ist durch und durch vernetzt. Das gilt sowohl für den Aufbau und die Ordnung der Welt als auch für die alltäglichen Lebenssituationen. Leibniz kommuniziert in Briefnetzen und er beschreibt die Verflechtung des Harzer Bergbaus mit dem weltweiten Edelmetallhandel. Gott ging ökonomisch vor, als er die Welt nach dem Prinzip größtmöglicher Vielfalt durch Einfachheit der Mittel erschuf. Teil der Schöpfung ist zugleich der Auftrag an den Menschen, sich an der Ausgestaltung des Bestmöglichen zu beteiligen. Leibniz' Optimismus, dass dies gelingen mag, speist sich aus der Maxime allgemeiner Optimierung. Das ist nicht nur moralisch gemeint, aus den Übeln das Gute hervorziehen, sondern ebenso physikalisch, alle Kräfte bestmöglich nutzen und ökonomisch, alle Energien am effizientesten einsetzen. Man muss den Brief vom 11. Februar 1686 und die beigelegte Kurzfassung der Abhandlung zwischen den Zeilen lesen. Dann entfaltet sich hinter der spröden und sperrigen Barockphilosophie eine noch heute anregende Reflexion über eine an Komplexität stetig zunehmende Welt. Tüftler und Bastler am Fürstenhof. An diesem frostigen Februartag verlässt Leibniz wahrscheinlich kaum das Haus. Der Winter ist dieses Jahr zwar etwas milder als die vorherigen, aber im hochgelegenen Zellerfeld herrschen um diese Zeit fast immer Minustemperaturen. Der Himmel ist meist wolkenverhangen, die Sicht aus dem Fenster trübe. Leibniz stört das wenig. Er wendet sich seinem Schreibpult zu und modelliert seine Gedanken in schriftlicher Form. In diesem Sommer wird er seinen 40. Geburtstag feiern. Seit der Zeit in Paris sind seine Haare dünner geworden, auf dem Kopf hat sich inzwischen eine kahle Platte gebildet. Er ist nun Hofbeamter und trägt standesgemäß zumeist eine Perücke. Nicht immer eine schwarze, wie es später sein wird, sondern gelegentlich auch mal eine Blond-Paruck. Leibniz wohnt nicht dauerhaft in Zellerfeld, hält sich dort aber häufig länger auf, manchmal sogar mehrere Wochen oder Monate. Vermutlich hat er ein Zimmer in einem der mit Schieferschindeln bedeckten Häuser in der heutigen Bornhardtstraße bezogen, Wahrscheinlich residiert er als Gast beim Bergschmied und Leutnant Reinhard Pfeffer, ganz in der Nähe der Zellerfelder Münze. Von Zeit zu Zeit dringen Glockenklänge von der St. Salvator-Kirche herüber und vereinzelt hört man die Hammerschläge aus der Münzschmiede. Ansonsten ist es recht ruhig im Vergleich zum lauten Paris mit den Tag und Nacht auf dem Kopfsteinpflaster donnernden Pferdehufen oder dem Lärm vom Neubau der Basilika am Ende der Rue Garancière. Wie aber ist Leibniz von der Weltmetropole an der Seine in diesen abgeschiedenen Ort gelangt? Anfang Oktober 1676 war er in Paris aufgebrochen, um mit über anderthalbjähriger Verspätung seine Stelle in Hannover als Bibliothekar am Hof von Herzog Johann Friedrich anzutreten. Statt den direkten Weg zu wählen, reiste er über London, las dort mathematische Manuskripte von Newton und fuhr dann weiter in die Niederlande, wo er mit berühmten Gelehrten wie Baruch de Spinoza, Jan Swammerdam oder Antoni van Leeuwenhoek sprach, um dann Mitte November in Hannover einzutreffen. Der Herzog aus dem Welfengeschlecht, der an einem Nebenfluss der Aller residierte, war erleichtert. Endlich hatte er den umtriebigen Gelehrten an der Leine. Hannover war mit etwa 10.000 Einwohnern im Vergleich zu Paris eine Kleinstadt. Fortan kümmerte sich Leibniz im welfischen Provinzfürstentum um die Belange der herzoglichen Bibliothek. Ein Jahr später stieg er zum Hofrat auf. In seiner Eigenschaft als Jurist musste er unablässig Gerichtsakten wälzen, Urteile formulieren und auf Anordnung des Herzogs gelegentlich politische Gutachten verfassen. Zum Glück ließ Johann Friedrich ihm genügend Spielraum für seine wissenschaftlichen Interessen und gelehrten Korrespondenzen. Das juristische Alltagsgeschäft war ihm ein Gräuel. Allein den Felsblock dieser Sisyphus-Arbeit zu wälzen, das wollte der Rolling Stone auf keinen Fall. Jede freie Minute nutzte er, um seinen wissenschaftlichen Passionen nachzugehen. In der Mathematik beispielsweise begann er sich mit einer neuartigen Form der Geometrie zu beschäftigen, die sich weniger mit Punkten, Geraden und Winkeln befasst, sondern mit der Lage und Anordnung geometrischer Figuren im Raum, also mit Fragestellungen, die im 19. Jahrhundert die mathematische Disziplin der Topologie systematisch behandeln wird. Leibniz schwebte vor, solche Raumverhältnisse durch bestimmte Symbole oder Charaktere darzustellen. Von einer solchen Charakteristika geometrica oder Analysis situs versprach er sich, ähnlich wie bei den Notationen der Infinitesimalrechnung, einen weiteren Beitrag zum Aufbau einer universalen Zeichensprache. Am Hof von Herzog Johann Friedrich und seinem späteren Nachfolger Ernst August bemühte sich Leibniz vor allem um praktische Erfindungen und nützliche Projekte für die Herrscher. Zu den Vorschlägen zählten unter anderem Woll- und Seidenmanufakturen, Feuer- und Lebensversicherungen, unsinkbare Schiffe, leicht bewegliche Kanonen aus Pappe oder Unterwasserfahrzeuge. Aus Frankreich erfuhr Leibniz von der wunderbaren Wirkung einer neuen Substanz, die Phosphor genannt wurde. Aus England wiederum hörte er von einem neu entwickelten Dampfkochtopf mit Sicherheitsventil und hoffte, mit einer kleinen Satireschrift auch den Hannoveraner Herzog dafür begeistern zu können. Es war die Zeit der Tüftler und Projektemacher, die mit ihren abenteuerlichen Ideen am Fürstenhof ihr Glück zu machen suchten. Auch Leibniz wollte als Allround-Bastler und Fürstenflüsterer das Machtstreben und den Geltungsdrang kleiner Sonnenkönige nutzen, um seine Fortschrittspläne zur Verbesserung der menschlichen Gesellschaft umsetzen zu können. Pragmatisch dachte er in den Kategorien zeitgenössischer Wirtschaftspolitik. Er wusste sich im Einklang mit den Grundprinzipien des Kameralismus, der deutschen Spielart des Merkantilismus, wenn er auf die Steigerung der Finanzen von Hof und Land durch Exportüberschüsse und Einfuhrkontrollen setzte. Fürstenstaat first, sozusagen. Diesem Ziel dienten auch Leibniz' Pläne zur Förderung des Harzer Silberbergbaus. Die Erträge daraus machten etwa 40% der Einkünfte der Welfenherzöge in Wolfenbüttel und Hannover aus. Die wesentliche Herausforderung des Bergbaus bestand darin, das Bleierz, in dem das Silber enthalten war, aus der Tiefe zu fördern und gleichzeitig die Gruben trocken zu halten. Das Wasser wurde entweder durch einen Stollen abgelassen oder durch Pumpen herausbefördert, die ihrerseits mit Wasserrädern betrieben wurden. Als Leibniz nach Hannover kam, herrschte große Trockenheit im Harz. Das in Teichen gesammelte Aufschlagwasser reichte kaum, um die Pumpen durch Wasserradantrieb in Gang zu halten. Schon bald nach seinem Dienstantritt entwickelte er die Idee, sie alternativ durch Windmühlen anzutreiben. Er erhielt den herzoglichen Auftrag, Windkünste für den Bergbau zu entwickeln und dafür regelmäßig in den Harz zu fahren. Zwischen 1680 und 1686 reiste er über 30 Mal in das norddeutsche Mittelgebirge. Der Harz wurde in diesen Jahren zu seiner zweiten Heimat. Meist hielt er sich in Clausthal oder Zellerfeld auf, wo die leitenden Bergbaubehörden ansässig waren. Viel Wind um die Mühlen. So auch am 11. Februar 1686. Schon seit Anfang Januar weilt Leibniz wieder einmal in Zellerfeld. Es ist Montag, früh am Morgen. Im benachbarten Clausthal hat die harte Arbeit in den Erzgruben bereits begonnen. Dass er noch nicht gleich ans Aufstehen denkt, darf man annehmen. Meist muss erst ein Gehilfe kommen, um den Ofen anzuheizen. Seit über 5 Jahren fährt Leibniz nun schon in den Harz. Doch seine Projekte kommen nicht recht voran, geraten immer wieder ins Stocken. Die lokalen Bergbeamten betrachten Leibniz, der sich mit eigenen Aktien am Bergbaugeschäft beteiligt, als Konkurrenten. Leibniz tüftelt mit Techniken herum, die ihre Arbeitsplätze gefährden. Über die giftigen Bleidämpfe, die bei der Verhüttung der Metallerze aus den Schmelzöfen hervorsteigen, macht er sich hingegen keine Gedanken. Oft weigert er sich, in die Stollen hinabzusteigen, um mit eigenen Augen zu sehen, dass etwas nicht so funktioniert, wie er es sich vorstellt. Was er will, bleibt häufig unklar. Die Zeichnungen seiner komplizierten Vorrichtungen sind oft nur grob skizziert. Von den Einheimischen wird der lange und hagere, hochgelahrte Leibniz aus dem fernen Hannover als arrogant wahrgenommen. Die meisten ihrer Ratschläge schlägt er in den Wind. Schnell hat er den Ruf weg, ein gefährlicher Mann zu sein, mit dem übel zu traktieren sei. Unterdessen kämpft Leibniz mit weiteren Widrigkeiten. Die kleine Eiszeit sorgt für besonders niedrige Temperaturen. Unter Eis, Schnee und Dauerfrost leiden Mensch und Material. Wiederholt erreichen ihn Klagen über eingefrorene Schmiermittel oder brüchig gewordenes Schmiedeeisen. Mittlerweile scheint man am Hannoveraner Hof die Geduld zu verlieren und droht Leibniz, die Zahlungen für seine Windkunstexperimente einzustellen. Statt auf vertikale Windflügel setzt er nun auf Windmühlen mit horizontalen Flügelblättern. Die Mühlen sollen das Wasser in höher gelegene Teiche und Gräben befördern, damit es dort auf die für den Pumpenbetrieb vorgesehenen Räder abfließen kann. Dennoch reißen die Probleme nicht ab. Die windbetriebene Förderschnecke, eine archimedische Schraube, die das Wasser in die Sparteiche hinaufleiten soll, schlägt im Dezember 1685 leck. Zu allem Überfluss erweisen sich seine Gewehrsleute als wenig zuverlässig. Jobst Dietrich Brandshagen, der in Leibniz Abwesenheit die Versuche bei den Gruben beaufsichtigt, macht zuweilen einen chaotischen, desorganisierten Eindruck. Kurz vor Weihnachten kann er mehrere Tage lang die Proben in Clausthal nicht kontrollieren, weil er Regenrock und Mantel nicht dabei hat. Na klar, wer ahnt schon, dass man im Dezember hoch oben im Harz wetterfeste Kleidung braucht. Trockene Sommer, kalte Winter. Andauernd Ärger mit den lokalen Bergbaubeamten, überforderte Gehilfen und ständig Materialschäden. Leibniz' Kampf um die Windmühlen scheint Don Quixotes Kampf gegen die Windmühlen in nichts nachzustehen. Was soll's? Mag sich Leibniz an jenem 11. Februar denken und das nicht zum ersten Mal. Längst schon fließt kein Geld mehr aus Hannover. Leibniz darf seine Bergbauexperimente zwar fortführen, muss sie aber nunmehr vollständig aus eigener Tasche bezahlen. Inzwischen experimentiert er mit einer Reihe weiterer Technologien, darunter eine spezielle Eisenkette, Endloskette, die bei der Erzförderung einen Gewichtsausgleich ermöglicht. Zimmermeister Hans Linsen ist beauftragt, die Versuche auf der Grube Turm Rosenhof zu überwachen und die Bergarbeiter auszubezahlen. Material- und Personalkosten verschlingen Unsummen. Nässe und Minustemperaturen erschweren die Arbeit, Immer wieder reißt die Eisenkette oder bleibt irgendwo hängen, weil die Schächte nicht senkrecht in die Tiefe gehen. Und immer wieder beschweren sich die Bergleute beim Bergamt, dass Leibniz-Experimente die tägliche Arbeit der Erzförderung behinderten. Klagen und Kalamitäten, wohin man blickt. Rückschläge um Rückschläge und dann der enorme Erfolgsdruck. Leibniz bleibt jedoch beharrlich, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aufgeben ist keine Option. Leibniz erhält im benachbarten Zellerfeld im Durchschnitt einmal pro Woche Nachricht von Linsen, dem Zimmermeister. Überbracht werden die kurzen Mitteilungen durch Boten. Wahrscheinlich handelt es sich um Pochknaben, die beim Zerkleinern der Erzgesteine helfen und sich als Laufburschen oft ein Trinkgeld hinzuverdienen. Vor 2 Tagen, am Samstag, kam zuletzt ein solcher Zettel, diesmal nur mit der knappen Bitte Linsens um 3 weitere Taler für die Beaufsichtigung der Arbeiten in Clausthal. Leibniz weiß, dass er von Linsen erst wieder in ungefähr 1 Woche etwas hören wird. Es verschafft ihm 1 paar Tage Luft von dem zähen, zeitraubenden Geschäft seiner Bergbauunternehmungen. Über diese unvermeidlichen Pausen ist er mehr als froh und er weiß sie bestens zu nutzen. Weißer Schnee, schwarze Tinte. An diesem Montag ist es nicht anders. Der Stapel unerledigter Angelegenheiten ist hoch. Reichlich Papier hat Leibniz nach Zellerfeld mitgebracht. Einige Blätter sind noch leer, andere schon ganz oder teilweise beschrieben, wie üblich kreuz und quer und mit vielen Durchstreichungen. Im Zimmer dürften sich Dutzende Blätter und Bögen befinden. So füllt sich auch weit entfernt vom eigentlichen Schreibtisch in Hannover rasch Papier um Papier. Darunter sind etwa Abschriften und Exzerpte historischer Chroniken oder Urkunden, denn letztes Jahr im Sommer, als die Harzprojekte immer schlechter liefen, hatte ihm sein Herzog aufgetragen, über das Herrscherhaus der Welfen ein Geschichtswerk zu schreiben. Daneben finden sich naturkundliche Notizen und Zeichnungen, die er auf seiner letzten Harzexkursion im Herbst begonnen hat, etwa über Knochen, die man in Höhlen fand, oder Fossilien, die im Schiefergestein entdeckt wurden. Ein anderes Blattkonvolut ist noch fast unbeschrieben. Leibniz plant hier eine längere theologische Studie, in der er sich für die Wiedervereinigung der Kirchen ausspricht. Die hierfür vorgesehenen Folioblätter tragen das gleiche Wasserzeichen wie die Papiere eines weiteren Manuskripts, das mit enger Schrift bis an den Rand beschrieben ist. Es handelt sich um ein stark überarbeitetes Konzept, bestehend aus 12 beidseitig beschriebenen Folioblättern. Das Manuskript ist in französischer Sprache verfasst. Es trägt keine Überschrift und beginnt mit den Worten: Gott ist ein absolut vollkommenes Wesen. Zugleich fängt Leibniz darüber noch einmal neu an. Die Idee Gottes, um es gleich wieder zu ändern, in der Begriff Gottes. Er fährt fort zu schreiben, streicht einige Wörter, fügt andere hinzu, setzt wieder neu an und so weiter. Abermals wird sichtbar, wie sehr Leibniz mit der Ausgestaltung, mit der Formung seiner Gedanken kämpft, wie angestrengt er um die richtigen Worte und Wendungen ringt. Nur in den Ruhepausen zwischen den Berichten zu den Grubenarbeiten kommt er zum konzentrierten Schreiben. Nun ist das handschriftliche Traktat weit fortgeschritten. Es liegt ihm viel daran, will er doch darin seine fundamentalen philosophischen Betrachtungen und Reflexionen der letzten Jahre und Jahrzehnte bündeln und auf den Punkt bringen. Was ist der Inhalt dieses Manuskripts? Es geht um Fragen zur Existenz Gottes und zur Verfasstheit der Welt, um das Rätsel der menschlichen Freiheit, um den Ursprung des Übels und um die Erlösung durch Jesus Christus. Es geht also um mehrere große Stolpersteine der christlichen Philosophie abendländischer Tradition. Leibniz sucht nach einem philosophischen Fundament, auf dem die heillos zerstrittene Kirche wieder geeinigt werden kann. Auf der Grundlage einer rationalen Philosophie, davon ist Leibniz überzeugt, lassen sich die unterschiedlichen Glaubenslehren wieder zusammenführen. Glaube und Vernunft will Leibniz hier zur Einheit bringen. Nicht gerade eine kleine Aufgabe. Aber wie er es bereits mit der Suche nach einer universalen Methode der Wahrheitsfindung gezeigt hat, Leibniz schreckt vor dem Großen und Ganzen nicht zurück, will alle Dinge bis auf ihren Grund zurückverfolgen. Er ist mutig genug, solche Grundsatzfragen anzupacken, aber noch ist nicht alles ausgereift, vieles tastend und spekulativ. Er braucht Leser, an denen er die Wirkung seiner Gedanken ausprobieren kann. Doch wem kann er zumuten, sich auf so viel Neues und Schwieriges einzulassen? Leibniz weiß, dass in seinen Überlegungen so manches steckt, das schwer verdaulich ist und Sprengstoff bietet. Dreiecksbeziehung. Am 11. Februar wagt Leibniz nun den Schritt, andere in das Geschriebene einzuweihen. Noch ist das Konzept nicht abgeschlossen. Es liegen nur Teilreinschriften aus der Hand eines Schreibers vor, an denen Leibniz weiter korrigiert. Nun aber hat er den Entschluss gefasst, wenigstens eine Zusammenfassung davon per Post an zwei Vertraute zu schicken. Der eigentliche Adressat der für heute geplanten Briefsendung ist der Theologe und Philosoph Antoine Arnauld, den Leibniz in Paris persönlich kennengelernt hatte. In Frankreich gilt Arnauld als große Autorität in theologisch-philosophischen Fragen. Einen Namen gemacht hat er sich als früher Kritiker der kartesianischen Philosophie, als Reformer des katholischen Glaubens, Jansenismus, und Mitbegründer der sogenannten Logik von Port-Royal. Arnauld ist nicht nur ein ausgezeichneter Theologe und Philosoph, sondern ebenso ein Experte der Mathematik und Logik. Genau die richtige Mischung also, um Leibniz' neuen Ansatz würdigen zu können. Das Problem ist nur, Leibniz weiß nicht, wo der inzwischen 74-Jährige sich auffällt. Seit vielen Jahren ist Arnauld untergetaucht und hält sich an verschiedenen Orten in den spanischen Niederlanden, dem heutigen Flandern, auf. 1679 musste er Paris verlassen, weil er sich im sogenannten Regalienstreit zwischen Papst Innozenz XI. Und Ludwig XIV. Auf die Seite der römischen Kurie gestellt hatte. Einer der wenigen, die Arnauds aktuellen Aufenthaltsort kennen, ist Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels. Mit ihm steht Leibniz seit 1680 in brieflicher Verbindung. Beide pflegen ein vertrauliches Verhältnis und setzen sich in ihren Briefen für eine Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen ein. Ihre offenherzige Korrespondenz erweckt den Eindruck, es herrsche eine Atmosphäre der Glaubens- und Denkfreiheit. Doch das ist nicht der Fall. Geraten die Briefe in falsche Hände, kann dies Adressat oder Absender das Leben kosten. Religiöse Toleranz in Zeiten strikter konfessioneller Trennung erfordert reichlich Courage. Mindestens einmal haben sich beide heimlich im nördlichen Hessen getroffen, um sich ungestört über die Annäherung der verfeindeten Kirchen unterhalten zu können. Immer wieder versucht der zum katholischen Glauben konvertierte hessische Herrscher, seinen protestantischen Freund Leibniz zum Übertritt zu bewegen. Und immer wieder akzeptiert er es, wenn dieser stets aufs Neue ablehnt. Man könne seine Meinungen nicht nach Belieben wechseln, so Leibniz, da sie nicht auf Willensentscheidungen, sondern auf Vernunftgründen fußten. Umgekehrt nimmt Leibniz es geduldig zur Kenntnis, wenn sein Briefpartner ihm, der in solchen Dingen eher unerfahren ist, von seinen ausschweifenden Eskapaden mit jungen Kurtisanen während seiner regelmäßigen Venedigreisen berichtet. Jenseits der Physik. So macht sich Leibniz nun an die Vorbereitung der Postsendung. Inzwischen schreitet der Tag voran. Auf dem zugefrorenen unteren Eschenbacher Teich, nur etwa 15 Minuten Fußweg entfernt, laufen vermutlich Kinder Schlittschuh oder spielen Eishockey. Leibniz hat die ausführliche Konzeptfassung seiner Schrift in 37 knappen Thesen zusammengefasst. Warum diese geraffte Form? Leibniz dürfte durchaus klar gewesen sein, dass vieles davon unverständlich erscheinen muss. Vielleicht beabsichtigt er, später eine fertige Gesamtabschrift hinterherzuschicken und hofft auf eine baldige Rückmeldung, die er vielleicht noch im Manuskript selbst mit einbauen kann. Das wäre ein typisches Beispiel für sein dialogisches Vorgehen, mit dem er die Adressaten seiner Schriften möglichst frühzeitig in den Schreibprozess einbezieht. Sein Begleitschreiben an den Landgrafen beginnt er mit der Mitteilung, er habe während einiger Tage des Nichtstuns eine kleine Schrift verfasst. Ein bisschen schwingt hier eine Untertreibung mit. Leibniz betont in seinen Briefen aus dem Harz hin und wieder gerne, dass er dort nicht auf seine Bibliothek zurückgreifen könne, um dann seine Briefpartner umso mehr zu beeindrucken, denn selbst seine Schreiben aus der Zellerfelder Einöde strotzen nur so vor Belesenheit und Gelehrsamkeit. Dem Schreiben an den Landgrafen legt Leibniz nun die Thesenzusammenfassung bei, versehen mit der Bitte, beides an Arnaud weiterzuleiten. Vor dem Versand fertigt er für seine Unterlagen noch einen Auszug von Brief und Beilage an. Zum Glück, denn die abgeschickte Sendung ist nicht mehr überliefert, wohl aber der Extrait, auf dem sowohl nach julianischem als auch nach gregorianischem Kalender das Datum 1. bzw. 11. Februar 1686 vermerkt ist. Leibniz' Datumsangaben sind aus verschiedenen Gründen nicht immer verlässlich, manchmal sogar bewusst manipuliert. In diesem Fall hält er den wichtigen Tag aber für sich selbst fest. Landgraf Ernst gegenüber nennt Leibniz seine unbetitelte Schrift eine kleine Abhandlung über Metaphysik. Un petit discours de métaphysique. So hat sich in der Forschung dann später durchgesetzt, den Traktat als Discours de métaphysique zu betiteln und die über Landgraf Ernst an Arnaud versandten Thesen in den Text als Zwischenüberschriften der einzelnen Abschnitte einzusetzen. Mit Metaphysik ist hier nicht Magie oder Mystik gemeint. Beides lehnt Leibniz, obwohl er auch hier nach wissenschaftlich verwertbarem Ausschau hält, als größtenteils dem Aberglauben zuzurechnen ab. Ursprünglich bezieht sich der Begriff auf diejenigen von Aristoteles verfassten Bücher, die von späteren, um die Ordnung seiner Werke bemühten Gelehrten hinter Meta, Aristoteles Physik, eingeordnet wurden. Später hat sich der zunächst bibliothekarisch verwendete Begriff weiterentwickelt und sich als Bezeichnung der philosophischen Disziplin herausgebildet, die danach fragt, was der Welt der Erscheinungen eigentlich zugrunde liegt. Es geht um Fragen der Letztbegründung, die sich nicht aus dem ableiten, was wir Menschen sinnlich wahrnehmen können. Spätestens mit Immanuel Kant sind solche Fragen problematisch geworden, weil sie die Vernunft über ihre eigenen Grenzen hinausführen. Letztlich sind es Fragen, die sich Menschen wohl immer stellen werden, sobald sie sich nicht damit zufrieden geben, dass die Welt so sei, wie sie scheint. Metaphysik bedeutet für Leibniz aber auch das unaufhörliche Fragen, das sich mit vordergründigen Erklärungen nicht zufrieden gibt, sondern die Dinge bis auf ihren Grund zurückverfolgen will. Bis heute ist die Auffassung weit verbreitet, Leibniz sei von seinem Versuch, eine eigene Metaphysik zu begründen, seinem eigentlichen Herzensanliegen als Philosoph und Universaldenker, immer wieder durch das mühsame Geschäft des Harzer Bergbaus abgehalten worden, das sich über viele Jahre quälend hinzog. Denn wie soll man sich auf tiefgründige Meditationen über die wahre, wirkliche Welt hinter den Erscheinungen konzentrieren, wenn man sich beinahe täglich mit weltlichen Widrigkeiten wie vereisten Eisenketten, reglosen Windmühlen, Flügeln oder störrischen Bergleuten herumschlagen muss. Doch der Eindruck täuscht. In Leibniz' Verständnis hängen die Dinge zusammen, wird alles aufeinander bezogen. Hier gibt es keine Trennung zwischen erfahrbarer Alltagswelt und metaphysischer Hintergrundwelt. Deshalb sind seine technischen Experimente und ökonomischen Vorhaben Teil eines alles umfassenden Ganzen. Sie spiegeln nicht nur wider, wie die Welt Leibniz zufolge aufgebaut ist, wie sie im Innersten funktioniert und sich weiterentwickeln soll. Seine Arbeiten am Harzer Bergwerkswesen sind auch ein Beitrag zur Formung und Mitgestaltung des Weltgeschehens. Insofern hat das Harzprojekt ihn bei der Ausarbeitung seines metaphysischen Werkes nicht behindert, sondern im Gegenteil ihm dabei geholfen. Mögliche Adame. Mögliche Welten. Mit Eisenpranken umklammert der Winter den Tag, doch in der Stube macht sich Wärme breit. Im Ofen knacken Holzscheite, gelegentlich ist vermutlich Mäusetrippeln auf den Holzdielen zu hören. Zellerfeld, um etwa zwei Drittel kleiner als Hannover, erholt sich nur langsam von dem verheerenden Brand vor 14 Jahren. 1672 waren über zwei Drittel der etwas mehr als 550 Häuser abgebrannt. In diesen Wochen klagen viele Einwohner zudem über Husten und Schnupfen. Leibniz macht die feuchtkalte Jahreszeit nicht viel aus. Unter Erkältungen hat er selten zu leiden. Er weiß, dass es eine Weile dauern wird, bis er Antwort von Arnaud auf sein heute fertiggestelltes Schreiben bekommt. Als dieser Leibniz Brief vom 11. Februar erhält, erinnert er sich wahrscheinlich, wie er den jungen Leibniz in Paris getroffen hat. Damals hielt er den Protestanten aus Deutschland für einen vielversprechenden Gelehrten, der nur leider der falschen Konfession zugehörte. Nun aber ist er entsetzt über das, was ihn aus dem fernen Zellerfeld erreicht. Arnaud ist verärgert, und statt auf alle Thesen einzugehen, wie Leibniz gehofft hat, bleibt er an einer einzigen hängen, an These 13. Leibniz behauptet hier, jedes Individuum enthalte ein für allemal all das, was ihm je widerfahren wird. Auf der Ebene der Begriffslogik bedeutet dies, dass ein Begriff wie etwa Adam sämtliche Prädikate in sich enthalte. Arnaud ahnt, worauf diese Aussage hinauslaufen könnte. In seinem Antwortschreiben an Landgraf Ernst vom 13. März erklärt er, er sehe darin die Gefahr eines durchgängigen Determinismus. Wenn Gott sich mit dem Entschluss, Adam zu schaffen, zugleich für eine bestimmte Welt und alle daraus folgenden Geschicke entschieden habe, dann müsse alles notwendig so geschehen. Dann gäbe es weder für Gott noch für den Menschen die Freiheit, es anders zu machen oder den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Wenn in Adam, dessen Sündenfall von Anfang an angelegt gewesen sei, dann könne man ihn auch nicht dafür verantwortlich machen. Leibniz ist über Arnauds deutliche Reaktion entsetzt. Dabei hätte er so etwas ahnen können, weiß er doch vom Landgrafen, dass Arnaud zuweilen hitzig und aufbrausend reagieren konnte. Gekränkt antwortet Leibniz, Gott habe unter unendlich vielen möglichen Adamen, Adam possible, einen bestimmten ausgewählt, weil nur dieser eine Adam der von Gott gewählten Ordnung der Welt am besten entspreche. Darin sieht Leibniz weder einen Widerspruch zur Freiheit Gottes noch zur Freiheit geistbegabter Wesen. Der Federhandschuh ist damit aufgenommen. Bis zum Frühjahr 1690 entwickelt sich zwischen beiden Gelehrten eine leidenschaftliche philosophische Kontroverse. Leibniz nutzt die Korrespondenz vor allem, um seine Gedanken zu schärfen. Am 11. Februar begonnen, wird die Auseinandersetzung zum Prüfstein für sein metaphysisches Gedankensystem, das dabei immer mehr Gestalt annimmt. Konturen gewinnt dabei vor allem Leibniz' Annahme, Gott hätte eine unendliche Vielzahl an möglichen Welten erschaffen können, aber nur eine, nämlich die beste, zur tatsächlichen Schöpfung ausgewählt. Nur eine beste Welt. Die Welt bezeichnet Leibniz als besten Staat oder beste Republik. Später entwickelt sich daraus das Konzept von der besten aller möglichen Welten, auch wenn Leibniz diese Wendung so wortwörtlich wohl nie benutzt hat. Die damit verbundenen Überlegungen jedoch führen in das Zentrum seiner Metaphysik. Gott kann nicht einfach das Beste für jede einzelne Sache erschaffen, sondern muss darauf achten, dass alle Teile und Prozesse des Weltengefüges aufeinander abgestimmt und miteinander vereinbar, kompossibel sind. Dafür muss Gott bei seiner Schöpfung auch Kompromisse in Kauf nehmen. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, und alle Lebewesen sind in ihrer Vollkommenheit durch die vorherrschenden Umweltbedingungen beschränkt. Alles muss zueinander passen. Wenn Gott die Welt auf vollkommenste Weise erschaffen hätte, hätte er nur sich selbst reproduziert, da höchste Perfektion ausschließlich ihm als Attribut zukommt. Leibniz' Gott handelt nicht willkürlich, sondern ist an die ewigen Wahrheiten der Vernunft gebunden. Dazu zählt Leibniz allgemeine Prinzipien der Logik, etwa den Satz vom Widerspruch. Eine Aussage und ihr Gegenteil können nicht zugleich wahr sein. Oder den Satz vom zureichenden Grund. Keine Tatsache ist wahr und keine Aussage ist richtig, ohne dass es einen Grund dafür gibt, dass es so und nicht anders ist. Während Arnaud von einem Gott ausgeht, der weitgehend im Verborgenen handelt, wird göttliches Handeln bei Leibniz nachvollziehbar und transparent. Damit setzt sich Leibniz bewusst von vorherrschenden Gottesvorstellungen der theologischen Tradition ab. In der tatsächlich existierenden Welt ist nicht alles notwendig so, wie es ist. Es gibt neben den ewigen Vernunftwahrheiten auch Tatsachenwahrheiten. Diese bezeichnet Leibniz als kontingent, weil auch ihr Gegenteil möglich ist. Sie unterscheiden sich von dem bloß Möglichen jedoch dadurch, dass sie faktisch gegeben sind. Hingegen umfasst der Begriff des Möglichen auch alles, was denkbar ist, aber nicht geschehen muss. So knüpft sich Leibniz zufolge an die vorhandene Welt ein Schweif unzähliger möglicher Welten, die aber nie Wirklichkeit werden. Parallelwelten sind in Leibniz' Metaphysik ausgeschlossen. Alle möglichen Welten drängen zur Existenz, aber nur diejenige, in der alles optimal aufeinander ausgerichtet ist, alles zueinander passt, wird verwirklicht. Das schließt auch Übel wie Naturkatastrophen oder moralische Schwächen ein. Sie sind zum Hervorbringen des Guten im Großen und Ganzen notwendig. Adams Sündenfall oder Judas Verrat inbegriffen. Ohne Sünde kein Streben nach Fortschritt. Erst die Schwächen und Leidenschaften des Menschen bringen die Gesellschaft voran. Jedes Übel wird derart mit Zinsen vergolten, dass in der Summe des Ganzen sich mehr Vollkommenheit findet, als wenn all das Schlechte nicht geschehen wäre. Auf diese Weise werden in Leibniz' Metaphysik Adams Fall und seine Folgen konsequent ins Positive gewendet. Leibniz greift hier die Formel der glücklichen Sünde, Felix Culpa, auf, die in der Geschichtsphilosophie der Aufklärung im späteren 18. Jahrhundert zur zentralen Denkfigur avanciert, um damit den Anfang der Kulturgeschichte der Menschheit zu kennzeichnen. Zugleich enthält diese Welt viele Möglichkeiten. Die Welt ist nicht einfach in ihrer bestehenden Gestalt die beste, wie Leibniz' Auffassung später oft, etwa in Voltaires Candide, verkürzt wiedergegeben wird. Die Rede von der besten aller möglichen Welten meint keine bloße Beschreibung dessen, was wir vorfinden. Sie ist auch normativ zu verstehen. Was geschehen ist, kann nicht mehr geändert werden. Die Zukunft aber solle man, sagt Leibniz, nicht mit verschränkten Armen erwarten. Vielmehr sei jeder dazu aufgerufen, nach dem mutmaßlichen Willen Gottes zu handeln und aktiv zur Vervollkommnung der Welt, konkret zur Mehrung des allgemeinen Wohls, beizutragen. Bei Leibniz wird die Verwirklichung des Bestmöglichen zur Aufgabe, die den Menschen auffordert, seine Umwelt mitzugestalten und an der eigenen, vor allem moralischen Selbstoptimierung zu arbeiten. Die Welt ist immer schon die beste, weil sie die Möglichkeit ihrer Optimierung in sich trägt. In der bestmöglichen Welt ist der Mensch unverzichtbarer Teil ihrer Realisierbarkeit. Entscheidend ist nicht das Beste an sich, sondern der Weg dahin. Die Potenziale der Schöpfung zu entdecken und auszuschöpfen, das denkbar Beste immer wieder neu anzustreben, wird damit zum Ansporn menschlichen Daseins. Und genau hier kommt der Harz ins Spiel. Einmal hatte ein Ostharzer Pfarrer, der selige M. Eichholz, in einer Predigt den Einsatz von Windkraft im Bergbau vor unmöglich erklärt. Es sei Gottes Wille gewesen, dass die Windmühlen für den Bergbau nicht geeignet seien. Sonst hätte Gott, so spitzt Leibniz die Worte des Pfarrers polemisch zu, wohl selbst Windkünste auf dem Harz gebaut. Eine solche theologische Technikkritik weist Leibniz scharf zurück. Sein Verständnis von Technik und praktischer Wissenschaft fußt auf der Vorstellung gottgewollter Teilhabe an der Schöpfungsvollendung, in dem der Mensch nach Fortschritt und Verbesserung strebt. Nur weil etwas nicht gleich gelingt, ist dies noch lange nicht von Gott so bestimmt. Das anzunehmen wäre für den trotz Niederlagen niemals verzagten Leibniz bloß falsche Metaphysik. Wissenschaft und Technik verstoßen für ihn keineswegs gegen die Schöpfung. Im Gegenteil. Für Leibniz sind sie eine Chance, das Tor des Möglichen weiter zu öffnen und immer tiefer in den Raum des bislang scheinbar Unmöglichen vorzudringen, auch wenn niemals alles möglich sein wird. Im Leibnizschen Konzept der besten aller möglichen Welten liegt zugleich das Heilsversprechen einer kontinuierlichen Arbeit an der Unmöglichkeit. Allzu rasch von einer Mission Impossible zu sprechen, kommt für Leibniz, diesen optimistischen Wissenschaftler, Erfinder und Projektemacher, der ständig die Grenzen des Machbaren neu vermisst und auslotet, jedenfalls nicht in Frage. Konnexion der Dinge. Die skizzierten Gedankengänge machen außerdem deutlich, dass Leibniz die Welt als Netzwerkgeschehen begreift. Das Bestmögliche ist niemals isoliert zu betrachten, sondern stets im Zusammenhang mit allem anderen. Leibniz' Metaphysik, wie sie in den ruhigen Harzer Wintertagen zu Papier gebracht wird, ist durch und durch eine Philosophie des Netzförmigen. Die Welt ist ein Phänomen der Verflechtung, weil alle Teile und Prozesse so miteinander verknüpft sind, dass sie optimal ineinandergreifen und sich ergänzen. Arthur Schopenhauer wird später bissig davon sprechen, dass unsere Welt die schlechteste aller möglichen sei. Wäre sie ein klein wenig schlechter, könnte sie nicht existieren. Doch auch hier liegt die gleiche Annahme zugrunde, wenn auch unter entgegengesetzten Vorzeichen. Die vorfindliche Welt existiert nicht als Ansammlung von Teilen, sondern als ineinandergefügtes Ganzes. Dabei folgt der Zusammenbau der Welt einem einfachen und zugleich grundlegenden ökonomischen Prinzip. Göttliche Vollkommenheit bestehe darin, dass die Einfachheit der Mittel im Gleichgewicht mit dem Reichtum der Wirkungen steht, wie Leibniz unter These 5 vermerkt. Von allen möglichen Welten wird diejenige realisiert, in der die Maxime der Effizienz am besten umgesetzt ist, so dass mit geringstem Aufwand größte Effekte hervorgebracht werden. Im kombinatorischen Spiel unendlich vieler Möglichkeiten werden diejenigen ausgewählt, die zusammenwirkend die höchste Relationsdichte und Kohäsionskraft erzeugen. Die sich so ergebende Welt ist die einfachste und gleichsam reichste. In ihr ist größte Vielfalt zur Einheit gebracht, so wie eine Kugel das größte Volumen auf kleinstem Raum verdichtet. Zugleich ist die Ökonomie der Welt so eingerichtet, dass in ihr nichts verloren geht. Jeder Krafteinsatz durch Gewinn belohnt und jeder Schaden durch Nutzen kompensiert wird. Ohne zusätzliche Eingriffe von außen funktioniert die Welt dann wie eine perfekte Maschine, in der alle Teile reibungslos zusammenpassen und jede Veränderung auf die Gesamtheit aller anderen Teile zurückwirkt. Nicht von ungefähr vergleicht Leibniz den Schöpfer in diesem Zusammenhang mit einem patenten Mechaniker oder Ingenieur, habile machinist, dessen Maschine die größte Wirkung auf die einfachste Weise erzielt. An dieser Stelle überschneiden sich nun Leibniz' metaphysische Reflexionen mit seinen Vorstellungen als Ingenieur der Harzer Bergbautechniken. Sein Engagement in dieser Hinsicht zielt nicht allein darauf, einzelne maschinelle Innovationen einzuführen. Ihm geht es darum, den gesamten Bergbaubetrieb zu einem in sich autarken technologischen Verbundsystem auszubauen, das auf dem vernetzten Zusammenspiel von Wasserkraft und Windkraft beruht. Windkraft allein, das hat Leibniz eingesehen, reicht nicht aus, um die Pumpen zur Entwässerung der Gruben oder die Pochwerke zum Zerkleinern der Erze anzutreiben. Die ungleichmäßige Windenergie kann jedoch effektiver genutzt werden, wenn man sie verwendet, um die Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Wasserkreislaufs zu unterstützen. Ein Energiemix aus Wind und Wasser soll tierische und menschliche Ressourcen schonen und den Bergbau von Witterungsbedingungen unabhängiger machen. Leibniz ergänzt sein Modell eines Systems aus Wasser- und Windkünsten durch die Idee einer Kehrrad-Einrichtung. Damit soll es möglich sein, die Erztonnen im Schacht in wechselseitiger Drehrichtung des Rads auf und nieder zu bewegen. Und damit nicht genug. Gerade in den Wochen, als Leibniz den Discours de Métaphysique verfasst, tüftelt er gleichzeitig an einer sich selbst regulierenden Vorrichtung, welche die Windflügel entsprechend der gerade vorherrschenden Windrichtung rotieren lässt. Weitere Experimente kommen in den nächsten Jahren hinzu, zum Beispiel mit einer konischen Seiltrommel sowie mit einer Wickeltrommel, wodurch bei der Erzförderung ein fast vollkommener Gewichtsausgleich möglich ist. Schließlich wird Leibniz auch kreative Ideen der Nachnutzung entwickeln. Zum Beispiel denkt er darüber nach, wie man aus dem Hüttenrauch Metalle zurückgewinnen oder im Stanzwerk der Clausthaler Münze Zahnräder für seine Rechenmaschine ausstanzen lassen könnte. Was Leibniz hier vorschwebt, könnte man als eine Art Technologie- und Maschinenpark bezeichnen, bestehend aus Komponenten, die diesen Park als netzförmiges System kontinuierlich zirkulierender Kräfte stabilisieren. Vor seinem inneren Auge entsteht eine technisch modellierte Miniwelt mit Pumpen, Wasserrädern, Stollen und Schächten, mit Windmühlen und archimedischen Schrauben, mit Speicherteichen und Bächen, mit Seiltrommeln und Förderketten. Ein Mikrokosmos idealer physikalischer Prozesse und Kräfteverhältnisse, basierend auf den Prinzipien Einbindung aller verfügbaren Ressourcen, Ausgleich wechselhafter Verhältnisse, zum Beispiel Wind oder Regen, selbstregulative Steuerung, Reduzierung des Aufwands und Herstellung regelmäßiger, stabiler Abläufe. In diesem Unternehmen finden sich alle Grundsätze, die auch für die Einrichtung der Welt insgesamt gelten. Was Leibniz hier plant, um einen regionalen Ausschnitt der Wirklichkeit zu verbessern, spiegelt aus seiner Sicht die globale, auf permanente Optimierung angelegte Realität wider und gibt obendrein zugleich ein exzellentes Beispiel dafür, wie der Mensch selbst hier in der Rolle des cleveren Erfinders und Maschinenentwicklers an der weiteren Ausgestaltung der besten aller möglichen Welten produktiv mitwirken kann. Alles in Bewegung. Wie sehr Technik und Philosophie, Physik und Metaphysik bei Leibniz ineinandergreifen, wird deutlich, wenn man seine Ausführungen zu Kraft und Bewegung betrachtet. Längere Abschnitte im Discours de Métaphysique befassen sich mit der kartesianischen Bewegungslehre. Landgraf Ernst und Arnaud bekommen hiervon nur die stark komprimierte Form in den Thesen 17 und 18 zu lesen. Was Leibniz hier meint, können beide nur ahnen. Deutlicher wird seine Position in einem Aufsatz, den er zur gleichen Zeit in Zellerfeld schreibt und der wenige Wochen später in der Märzausgabe der Acta Eruditorum unter dem Titel Brevis Demonstratio Erroris Memorabilis Cartesii, kurzer Beweis eines denkwürdigen Fehlers von Descartes, erscheinen wird. Darin geht es um die Frage, wie man die Kraft eines sich bewegenden Körpers berechnen soll, zum Beispiel eines schwingenden Pendels oder eines fallenden Steins. Nach Auffassung der Kartesianer ist Kraft gleich Masse mal Geschwindigkeit, heute gleich mv. Leibniz dagegen definiert Kraft als Produkt aus Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat, heute gleich mv². Damit kommt er dem nahe, was man später als kinetische Energie bezeichnen wird. In seiner Zeit bringt Leibniz damit jedoch die gesamte Anhängerschaft Descartes gegen sich auf, was in eine lange, in den Acta Eruditorum ausgetragene Auseinandersetzung mündet. Leibniz ist überzeugt, dass im Universum Kraft nicht verloren geht, sondern permanent übertragen wird. Auf dieser Annahme der permanenten Kraftübertragung fußt auch sein Konzept eines Verbundsystems aus Wind- und Wasserkraft. Alles ist für ihn in ständiger Bewegung. Er versteht Bewegung nicht als momentanen, sondern als Dauerzustand aller bewegungsfähigen Körper. Selbst die Ruhe ist ihm zufolge nur ein Zustand unendlich langsamer Bewegung. Es scheint fast so, als ob Leibniz physikalischen Körpern ebenso wenig Ruhe gönnt wie sich selbst. Folgerichtig wird er später auch von der geistigen Ruhe als Vorstufe zur Dummheit sprechen. Es erstaunt daher nicht, wenn in dieser Welt der permanenten Unruhe, in der alles mit allem zu einem kohärenten Ganzen verflochten ist, jede kleinste Bewegung sich wie eine Schwingung in die größte Entfernung fortsetzt. Die Wirkung einer jeden Handlung und eines jeden Ereignisses erstreckt sich sowohl räumlich wie zeitlich bis ins Unendliche. Das Abwesende ist mit dem Anwesenden genauso verbunden wie die Zukunft mit der Gegenwart und der Vergangenheit. In diesen endlosen Kausalketten, in diesem Gewirr sich überkreuzender Abfolgen von Ursachen und Wirkungen, kann der geringste, unmerkliche Anstoß die mächtigsten Veränderungen hervorbringen. Unverhofft taucht in dem Zusammenhang erneut eine kleine, alte Bekannte auf. Eine ungebetene Gästin, die uns bereits in Paris begegnet ist und kreuz und quer im Leben und Denken von Leibniz herumschwirrt, wo sie immer wieder für kreative Störungen sorgt. die Fliege. Ich pflege zu sagen, eine Fliege könne den ganzen Staat verändern, wenn sie einem großen König vor der Nase herumsauset, soeben in wichtigen Ratschlägen begriffen. Denn weil es kommen kann, dass sein Verstand gleichsam in der Waage sei, ja, dann beiderseits starke Gründe sich finden, so kann doch kommen, dass diejenigen Vorschläge den Platz gewinnen, bei denen er sich mit Gedanken am meisten auffällt. Und das kann die Fliege machen und ihn eben verhindern und verstören, wenn er etwas anders recht betrachten will, so ihm hernach nicht just wieder auf solche Art ins Gemüt kommt. So unvermittelt wie die Fliege erschienen ist, so plötzlich verschwindet sie auch wieder. Winzige Ereignisse können den Ausschlag geben und den Lauf der Dinge in eine unvermutete Richtung lenken. In den dunklen Wochen des Zellerfelder Winters entwickelt Leibniz so auch das Grundgerüst seiner späteren Dynamik, indem sie als Gegenentwurf zur mechanistischen Naturphilosophie konzipiert ist, bedeutet Metaphysik in diesem Zusammenhang zugleich, über die Physik der Kartesianer hinauszugehen. Weltverbesserung als Verwaltungsprojekt. Leibniz' Welt ist eine von oben gedachte. Sie wird nicht wie im biblischen Schöpfungsbericht Baustein für Baustein von unten aufgebaut, sondern ist als Ganzes vorab von Gott als das Beste erkannt, inklusive aller Potenziale und alles Kommenden, und als solches realisiert worden. So ist es nur konsequent, dass Gott in absolutistischer Terminologie als oberster Fürst oder Monarch bezeichnet wird, als der Beste aller Herren. Diese anthropomorphe Analogie zielt natürlich auch in Richtung der Fürsten selbst, die sich an Gottes vollendeter Güte und Gerechtigkeit ein Beispiel zu nehmen hätten. In Leibniz' Herzplänen ist der Fürst ebenfalls der primäre Adressat. Dabei ist die Optimierung der Herzwelt von Anfang an als ganzheitliches, merkantilistisches oder kameralistisches Projekt angelegt. Es geht nicht nur um maschinelle oder technische Verbesserungen, sondern auch um Betriebsmanagement und Unternehmensverwaltung, ausgerichtet auf fürstliche Steuerung an deren Spitze. So hat Leibniz Herzog Ernst August vorgeschlagen, Datensammlungen über die topografischen Gegebenheiten der Bergbaugebiete, über Lage und Umfang der Wasserquellen, der Gruben, der Vorratsteiche und der Holzvorräte anzulegen. Hinzu sollten Karten kommen, die einen szenografischen oder perspektivischen Abriss des Bergwerks zeigten. Ferner Gruben- und Zechentabellen im wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Turnus. Schichtzettel, Pochwerk- und Hüttenberichte. Auszüge aus den Bergamtsprotokollen sowie detaillierte Rechenschaftsberichte der Grubenarbeiter, Schichtmeister und Zulieferbetriebe. Alles könnte dann zudem in Form einer buchhalterischen Synopse auf einem kurzen Hauptzettel vermerkt werden, der dem Fürsten und seinen Beauftragten einen raschen Gesamtüberblick verschaffen könnte. Die netzartige Verknüpfung realer Verhältnisse, das kombinierte System von Wasser, Wind, Feld- und Grubenkünsten, sollte angereichert und ergänzt werden durch ein Organisationssystem von Daten- und Informationsverknüpfungen, fixiert und dargestellt in Form von Texten, Tabellen, Graphen, Diagrammen und Modellen. Bergbautechnik sollte durch ein modernes Verwaltungsbüro organisiert und gesteuert werden. Leibniz empfiehlt sich damit dem Hannoveraner Hof nicht nur als leitender Ingenieur, sondern zugleich auch als Vorortfunktionär des Herzogs, als kameralistischer Direktor eines Projekts, mit dem die lokale Wirklichkeit vervollkommnet werden soll, um die Staatsfinanzen zu mehren und die Wohlfahrt aller Untertanen zu steigern. Kurz, es ist ein Projekt zur technischen und ökonomischen Realisierung des besten aller möglichen Harze. Hinter den dürren, trockenen Worten philosophischer Abstraktion kommt so eine farbige, lebendige Welt zum Vorschein. Eine vielgestaltige Welt mit komplexen Abläufen und einer umfassenden Verwaltung von Informationen. Und mit diesen Ideen überfordert Leibniz seine Zeit hoffnungslos. Als er den Landgrafen und Arnaud an jenem grauen Februartag aus der kleinen Bergbaustadt kurz und bündig über seine metaphysische Abhandlung informiert, Glaubt man am Hof in Hannover kaum noch daran, dass die ambitionierten Projekte des Hofrats für den Oberharzer Silberbergbau gelingen könnten. Noch bis Dezember 1686 wird Leibniz zwar immer wieder für einige Wochen in den Harz zurückkehren, doch während er noch am Discours de Metaphysique schreibt, hat die Abwicklung seiner Geschäfte längst begonnen. Die Versuche mit dem Endlosseil werden eingestellt, die Horizontalwindmühle und die Wasserförderschnecke demontiert. Über alles muss er genauestens Rechenschaft ablegen. Es ist eine Zeit der Abrechnung, in der Leibniz seine Gedanken über Freiheit, Kausalität und Gottes Wahl des Besten formuliert. Alles wird akribisch notiert. Im Niedersächsischen Landesarchiv, Hauptstaatsarchiv Hannover, sind diesbezüglich zahlreiche Tabellen und Listen überliefert. In ihnen ist jedes Einzelteil der Leitschirme der Windkünste aufgeführt, jeder Zapfenkeil, jede Holzstange, jeder Eisenring, ja, jeder einzelne Nagel ist haarklein dokumentiert. Statt den Fürsten zu führen, wird Leibniz nun vom Hof vorgeführt. Zwischen 1692 und 1696 wird Leibniz noch einmal Technikexperimente im Harz durchführen. Viele seiner Einzelerfindungen, wie zum Beispiel die konische Trommel, werden sich durchsetzen oder unabhängig von ihm auf ähnliche Weise noch einmal entwickelt, so dass sie zum heutigen Stand der Technik gehören. Mit seinen technischen, ökonomischen und informationspolitischen Ideen stößt Leibniz an die Grenzen des Machbaren in der vorindustriellen Zeit. Zeuge erster Versuche mit Dampfmaschinen, die in England für den Kohlebergbau eingesetzt wurden, ist er indirekt über seine Briefkontakte geworden. Weil aber Kohle im Harz nicht zur Verfügung gestellt werden konnte, kamen dort noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts klassische Wasserräder mit Pumpen zum Einsatz. Doch das Scheitern, so zumindest würde Leibniz seinen eigenen Beitrag für die Zukunft interpretieren, bildet nicht die Kehrseite des Fortschritts, vielmehr bedingt sie diesen, gehört notwendig dazu. Trial and Error. Ohne Irrtum kein Erfolg. Leibniz' Erfindungen und Projektideen bilden, in den Prämissen seiner Weltsicht betrachtet, das, was als bloß mögliche Welt am Saum der realen Welt zurückbleiben muss. Die Welt steckt voller Möglichkeiten, aber nicht alles, was möglich ist, kann auch realisiert werden. Die zur Existenz drängenden Möglichkeiten stehen in einem Wettstreit miteinander. Vielleicht ist dieser Gedanke des Kompetitiven auch ein Beitrag von Leibniz zur Ideengeschichte des modernen Kapitalismus. Für ihn selbst jedenfalls ist er Ansporn, Rückschläge auszuhalten und es immer wieder aufs Neue zu probieren. Andererseits es gelassen hinzunehmen, wenn etwas, sei es eine Rechenmethode, eine technische Erfindung oder ein Modell der Wissensverwaltung nicht gelingt, dann sollte es eben nicht sein in dieser Welt. Oder zumindest noch nicht. Die Dinge müssen zueinander passen, sonst macht es keinen Sinn. Das Urteil der Inkompatibilität oder Inkomposibilität ist Leibniz bereit zu akzeptieren. Das unterscheidet seine Auffassung von möglichen Welten gegenüber der Vorstellung einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Leibniz' Weltbegriff wertet zwar den Begriff des Möglichen auf, doch nicht im Sinne einer sich in grenzenlosen Möglichkeiten denkenden Moderne. Genauso wie es in einer vielfältigen Welt nicht nur eine Moderne gibt, gibt es nicht nur eine mögliche Zukunft. Leibniz' Begriff der möglichen Welten trägt den Gedanken in sich, dass vernunftgeleitete Gestaltung von Welt von keiner Wirklichkeit zu maßregeln ist. Erze aus Sumatra. Während Leibniz seine Briefsendung für Landgraf Ernst und Arnaud aufsetzt, herrscht ein paar Häuserzeilen entfernt reger Betrieb in der Zellerfelder Münzwerkstatt. Im Unterschied zur Clausthaler Münze werden dort noch Silbermünzen klassisch durch Hammerschläge geformt und geprägt. Zu rasch, so beklagt sich Leibniz, fließe das wertvolle Edelmetall außer Landes. Durch die Münzfälschung und die regelmäßigen Silberflotten aus dem spanischen Amerika verliere es an Wert. Leibniz reflektiert die Harzer Silberwirtschaft nicht nur hinsichtlich ihrer lokalen Bedeutung, sondern stellt sie in den Zusammenhang weltweiter Wirtschaftsbeziehungen. Mit wachem Auge verfolgt er die mit der europäischen Expansion rasch wachsende ökonomische Verflechtung und die Bildung eines globalen Marktes. Leibniz sieht hier Risiken und Chancen gleichermaßen. 1680 hatte er davon erfahren, dass die niederländische Ostindien-Kompanie plante, in großem Maßstab Gold- und silberhaltige Erze auf der Insel Sumatra im heutigen Malaysia abzubauen. Proben davon waren zuvor über den in Japan geborenen Holländer Pieter Hartzink, der sich als Bergrat im Harz aufhielt, zur Analyse nach Clausthal gelangt. Vor diesem Hintergrund schlug Leibniz Herzog Ernst August vor, mit der Kompanie einen Vertrag abzuschließen. Er sollte ermöglichen, das aus Sumatra stammende Erzgestein in den Harz zu bringen, um es dort zu verhütten. Für das so gewonnene Gold und Silber sollte den Niederländern Leinwand geliefert werden. Die Bergbauexpedition der Niederländer nach Sumatra endete in einem Fiasko, und das in den Harz gelangte Erz stellte sich, wie Leibniz erfahren musste, als minderwertig heraus. Das Sumatra-Projekt ist keine Ausnahme. Leibniz betrachtete die Dinge nie isoliert, sondern stets im Kontext weitreichender Verknüpfungen, die oft um den Globus reichen. Um der Überschwemmung mit billigem Silber aus Amerika entgegenzutreten, hat er Kaiser Leopold in Wien angetragen, den Zusammenschluss aller deutschen Bergwerksregionen zu erreichen. Später wird er den Vorschlag machen, die alten Hanse-Verkehrsnetze zu reaktivieren, um einen direkten Handelsweg durch Russland nach China einzurichten. Damit würden die deutschen Länder unabhängig von den Atlantikmächten sein, die den Seeweg um Afrika herum kontrollieren. Auf diese Weise könne auch das Deutsche Reich vom spanischen Silber aus Amerika profitieren, das regelmäßig über Europa nach China transportiert wird. Leibniz ist informiert über die weltweiten Silberströme und sucht nach Wegen, auch Mitteleuropa als Hinterland der Globalisierung an dieses weltweite Netzwerk anzuschließen. Geopolitisch reflektiert er im Weltmaßstab, und Russland und China werden als Global Player für seine weitreichenden Pläne in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle spielen. Und die spanischen Schiffe in Veracruz? Während Leibniz in Zellerfeld in seine papiernen Wortwelten abtaucht, liegen sie immer noch im Hafen und warten darauf, von Mexiko über den Atlantik nach Europa zu segeln. Hannover, 13. August 1696. Die Welt im Schlaf, oder alles ist voller Leben. Ausgebrannt und überhitzt. Heute habe ein Tagebuch angefangen, ist auf einem Folioblatt in dunkelbrauner Tinte zu lesen, um Rechnung von meiner noch übrigen Zeit zu halten. Von meiner noch übrigen Zeit. Leibniz schreibt diese Worte, weil er glaubt, er könne bald sterben. Ein mögliches Ableben scheint nicht mehr allzu fern. Heute ist der 13. August nach gregorianischem Kalender, beziehungsweise der 3. August nach dem in Hannover noch gebräuchlichen julianischen Kalender. Vor wenigen Wochen ist Leibniz 50 Jahre alt geworden. Er fühlt sich matt, ausgelaugt und leer. Kaum kann er noch arbeiten, ist fahrig und zerstreut. Selbst das Rechnen ist ihm zur Qual geworden. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er sich nicht mehr auf seine Kraft und Konzentration verlassen. Viel zu lange schon geht es ihm nicht gut. Damit soll jetzt Schluss sein. Leibniz beschließt, ein Tagebuch zu führen, um sich damit aus der Krise herauszuschreiben. An diesem Montag soll es losgehen. Wie Leibniz diesen Tag verbringt und was er darüber schreibt, ist symptomatisch für seine Situation, für seine Lebensführung. Erschöpft durch zu viel Arbeit, will er sich durch noch mehr Arbeit aus dem Loch ziehen. Den Teufel mit dem Belzebub austreiben, so könnte man sagen. Wir erleben also einen hyperaktiven Leibniz, der seine Aktivität noch einmal steigert, indem er darüber in Form eines Tagebuchs schreibt. Und auch in seinen Unternehmungen an jenem 13. August, von denen er berichtet, spiegelt sich indirekt seine Lebenskrise wider. Es sind Themen wie Leben und Tod, Körper und Seele, Wahrnehmung und Bewusstsein, die an diesem Sommertag eine wichtige Rolle spielen. Das, worüber Leibniz an jenem Tag nachdenkt und mit anderen diskutiert, hat für ihn nicht nur eine abstrakte, theoretische Bedeutung. Weit dringt er dabei mit seinen Gedanken vor. Wie kreativ seine Krise letztlich ist, zeigt sich beispielhaft daran, dass er Überlegungen entfaltet, die entscheidend zur Entdeckung des Unbewussten beitragen sollten. Mehr als ein Jahr ist es her, seit Leibniz die beiden Ärzte Justus Schrader aus Amsterdam und Konrad Barthold Behrens aus Hildesheim brieflich konsultiert hat. Ihnen gegenüber klagte er über anhaltende Hitzewallungen und Darmverstopfung, einen bitteren Tintengeschmack im Mund und steigende Arbeitsunlust. Per Ferndiagnose wurde ihm ein Affectus hypochondriacus attestiert. Leibniz also nur ein eingebildeter Kranker? Nein, denn unter Hypochondrie verstand man im 17. Jahrhundert einen Beschwerdekomplex aus Blähungen, Aufstoßen, Herzbeschwerden und Schlaflosigkeit, kombiniert mit einer Reihe psychischer Symptome, wie zum Beispiel anhaltenden Angstzuständen. In fortgeschrittener Form würde man heute von einer schweren Depression sprechen, die damals als Melancholie bezeichnet wurde. Den desolaten Zustand führte Leibniz vor allem auf seine durch geistige Arbeit bedingte sitzende Lebensweise, vita sedentaria oder vie sédentaire, zurück. Behrens und Schrader schlugen Arzneien vor, die das Verhältnis von sauren und alkalischen Kräften wieder ins Gleichgewicht bringen sollten. Sie empfahlen etwa eine Ziegenmilchdiät oder ein Kräutersudbad mit Tierzahnpulver. Aderlass wurde ebenfalls in Erwägung gezogen. Ob sich Leibniz daran hielt, ist nicht überliefert. Dass er ein Gebräu aus Wermut, Minze, Weißwein und Zimtsirup jeden Tag in aller Frühe einzunehmen habe, gefolgt von einem strammen halbstündigen Spaziergang, dürfte dem chronischen Spätaufsteher sicherlich nicht gefallen haben. Jedenfalls ist bis zu jenem Montag im August keine entscheidende Besserung eingetreten. Der Tod gehört zu Leibniz' Alltag. Im 17. Jahrhundert ist die Lebenserwartung geringer als heute, die Sterblichkeit in jeder Alterskohorte höher. Dass selbst junge Menschen plötzlich sterben, ist nicht ungewöhnlich. Die alltäglichen Lebensbedingungen sind hart. Krankheit, Krieg und kleine Eiszeit tun ihr Übriges in diesem Krisenjahrhundert. Viele frühere Wegbegleiter hat Leibniz schon gehen sehen. Huygens, Arnauld, Landgraf Ernst, um nur einige der letzten Jahre zu nennen. Und sein derzeitiger Dienstherr Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, mittlerweile zum Kurfürsten von Hannover erhoben, ist schwer krank. Oft weiß man nicht, ob jemand überhaupt noch am Leben ist. Schnell kann es geschehen, dass eine Person als verstorben gilt. Von Thomas Burnet of Camney hatte Leibniz gehört, in England kreise ein Gerücht, dass er gestorben sei. Totgesagte leben länger. Wie lange es in seinem Fall sein wird, weiß Leibniz nicht, doch will er die verbleibende Zeit nutzen. Nur wie aus diesem permanenten Krisenzustand herauskommen? Unterschwellige Furcht vor schwerer Krankheit oder Tod kann bekanntlich zu erhöhter Selbstaufmerksamkeit führen. Leibniz ist entschlossen, durch konsequentes Zeitmanagement seinem Leben wieder einen festen Halt zu geben. Ein Tagebuch zu führen scheint die Lösung zu sein. Im Bann des Hofes. Heute Morgen, so vermerkt Leibniz am Abend des 13. August, habe er Nachricht von seiner Beförderung zum Geheimen Justizrat erhalten. Er beginnt also nicht zufällig ausgerechnet an diesem Tag sein Tagebuch. Endlich befördert, endlich mehr Besoldung. Lange musste er darauf warten. Nach dem Scheitern seiner Harzexperimente war das Projekt, ein Werk über die Geschichte des Welfenhauses zu verfassen, immer mehr in den Vordergrund seiner dienstlichen Aktivitäten gerückt. Auf einer Reise nach Süddeutschland, Österreich und Italien zwischen November 1687 und Juni 1690 hatte er in Bibliotheken und Archiven reichlich Quellenmaterial für dieses Projekt gesammelt. Seitdem steht er zu Fragen der Geschichtsforschung in regem Austausch mit Genealogen und Bibliothekaren aus ganz Europa. An diesem Morgen beispielsweise erhält er ein Schreiben von Antonio Magliabecchi, dem Leiter der Großherzoglichen Bibliothek in Florenz. Magliabecchi informiert ihn über Neuigkeiten aus der gelehrten Welt Italiens. Im Laufe seiner großen Reise war es Leibniz durch genealogische Quellenstudien gelungen, einen gemeinsamen Ursprung der norddeutschen Welfen und des italienischen Adelshauses der Este nachzuweisen. Bei der Verbreitung seiner Publikation dazu in Italien hatte Malia Becchi tatkräftig geholfen. Sie verschaffte Leibniz nicht nur viel Ruhm in der Gelehrtenwelt, obendrein half sie mit, eine Vermählung zwischen Rinaldo III. Von Modena und der hannoverschen Prinzessin Charlotte Felicitas zu arrangieren. Das hat sicherlich entscheidend zu Leibniz' Beförderung beigetragen. Leibniz, so scheint es, ist am Hof in Hannover angekommen. Er wohnt im Leineschloss mit Zugang zur Hofbibliothek und in unmittelbarer Nähe zu seinem Fürsten. Dennoch wird er deutlich auf Distanz gehalten. Das bekommt er auch und gerade an jenem 13. August zu spüren. Die bereits am 17. Juli erteilte Beförderung wird ihm streng auf dem Dienstweg überbracht, durch den geheimen Kammersekretär Jobst Christoph Reiche, beauftragt von Franz Ernst Reichsfreiherr von Platen, Vorsitzender im Geheimen Rat, Oberhofmarschall und Premierminister, seinerseits im Auftrag des Kurfürsten von Hannover. Trotz seines Aufstiegs vom Hofrat zum Geheimen Justizrat nimmt Leibniz in der Hofhierarchie weiterhin nur eine mittlere Position ein. Inmitten der Hofangestellten fühlt er sich oft unverstanden. Es bekümmere ihn, so wird er noch im selben Jahr an Burnet schreiben, nicht in einer großen Stadt wie Paris oder London zu leben, wo er reichlich Gelegenheit hätte, sich mit gleichgesinnten Gelehrten auszutauschen. Hier in Hannover dagegen finde er kaum geeignete Gesprächspartner, die Kurfürstin ausgenommen. Man werde für keinen höfischen Mann gehalten, sobald man über wissenschaftliche Dinge zu sprechen beginne. Höfische Lebensart ist Leibniz jedoch keineswegs fremd. Im Gegenteil. Als Ideenlieferant für fürstliche Repräsentation wird er gerne gefragt, wenn es in Hannover um Reden zu Vermählungen und Beerdigungen oder um Motive für Gedenkmedaillen geht, wenn Motti und die Wiesen für Theaterbauten gesucht sind oder das kulturelle Rahmenprogramm eines Maskenfestes ausgerichtet werden soll. Ebenso ist Leibniz Experte in höfischer Diplomatie. Vor wenigen Wochen erst hat er ein Buch über diplomatische Gepflogenheiten an der römischen Kurie herausgebracht, um daraus Sonderrechte für kurfürstliche Gesandte ableiten zu können. Insgesamt bedeutet die Höherstufung zum Geheimen Justizrat am 13. August vor allem eines: eine noch stärkere dienstliche Belastung. Zwangsläufig wird sie, das weiß Leibniz an diesem Morgen nur zu genau, eine Zunahme seiner ohnehin schon zahlreichen Tätigkeiten nach sich ziehen: als Jurist und Rechtsgutachter, als Referent und Sachverständiger, als Bibliothekar und Hofhistoriker. Ein Sekretär der Macht hat niemals Feierabend. Wer den Fürsten lenken will, darf keine Pausen machen. So sehr die Beförderung willkommen ist, ja herbeigesehnt wurde, so sehr vergrößert sie zugleich das Gewicht des sowieso schon schweren Mühlsteins an Verpflichtungen und Zusagen, den der Rolling Stone mit sich herumtragen muss. Die Freiheit der Selbstverpflichtung. Doch damit nicht genug. Hinzu kommen die selbst auferlegten Pflichten als Gelehrter, die sein Tätigkeitsspektrum als Hofbeamter um ein Vielfaches übertreffen. Trotz der angewachsenen Occupationis, so wird er im nächsten Jahr an einen Freund schreiben, nehme er sich weiterhin viel Freiheit heraus. Die Wissenschaft sei seine Marotte, so betont er immer wieder. Nichts bedeutet ihm mehr als die Freiheit der Forschung, doch diese bedeutet zugleich ein beständiges Mehr an Arbeit. Sich auf Lorbeeren auszuruhen, kommt für ihn nicht in Frage. Mittlerweile ist Leibniz ein in ganz Europa geschätzter und in England unter den Anhängern Newtons zunehmend gefürchteter Mathematiker. Seine Methode der Differential- und Integralrechnung ist inzwischen an vielen Orten erfolgreich etabliert. Aber Ruhm verpflichtet. Immer wieder wird er um Stellungnahme gebeten. Der aus Pisa stammende Mathematiker Angelo Marchetti, der gerade ein Buch zur Differentialmathematik publiziert hat, erhofft sich ein günstiges Urteil durch Leibniz. Marchettis Schreiben erreicht ihn am Morgen des 13. August als Beilage zum Brief von Malia Becchi. Durch andere Mathematiker, zu denen er Kontakt hält, ist Leibniz bereits über das Werk informiert und meldet sogleich Zweifel an Marchettis Rechenweise an. Leibniz nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um die Leistungsfähigkeit seiner Methode unter Beweis zu stellen. Erst kürzlich, im Juni, hatte Johann Bernoulli in den Acta Eruditorum das sogenannte Brachistochronenproblem, die Berechnung der kürzesten Bahn eines Körpers im Erdschwerefeld zwischen zwei gegebenen Punkten, formuliert. Und bereits eine Woche später konnte Leibniz eine Differentialgleichung für die Lösungskurve angeben. Voller Eifer stürzt sich Leibniz auf jeden mathematischen Wettstreit. Doch gerade dies wird allmählich zum Problem. Er kommt bald kaum mehr hinterher, wenn er einerseits auf immer neuen Feldern die Anwendung seines Kalküls testet und andererseits mit der wachsenden Anzahl junger, ideenreicher Mathematiker Schritt halten muss. Ambitionierte Kollegen wie Jakob und Johann Bernoulli oder Guillaume-François-Antoine de L'Hôpital entwickeln die von Leibniz begründete neue Analysis in rasender Geschwindigkeit weiter und werden zunehmend zu Konkurrenten in dessen eigenem Revier. Hinzu kommt, dass Leibniz mit der Scientia Infiniti oder der Analysis Situs auch in anderen Gebieten der Mathematik immer wieder bahnbrechende Großleistungen in Aussicht stellt. Inzwischen aber merkt er, dass er den Bogen überspannt. Die einst umfassend angelegte Mathesis Universalis soll nun, so schreibt er am 15. Juni an Augustinus Vagetius, auf eine Behandlung rein quantitativer Größen der Algebra und Arithmetik eingeschränkt werden.